Grüß Gott. Herzlich willkommen zur 12. Episode des Stammtisches, ein Podcast über Technik, Wirtschaft und Politik. Mit Bier und Empörung, hinter den Mikros, aus Limburg, der ehemaligen Diözese von Tewarz von Elst, der Kai. Servus. Und hier in München, der Heimatstadt des amtierenden und wohl auch zukünftigen WM-Torschützenkönigs Thomas Müller, der Johannes. Ahoi, ahoi. Der Wastel. Schönen guten Abend. Und ich bin der Jens. Einen Abend allerseits. Servus zusammen. Ja, Kai, Tewarz von Elst kommt dann jetzt nach Regensburg, ne? Hast du das mitgekriegt? Das habe ich mitbekommen. Und ja. Limburg jubelt. Verbannung. Das Thema ist so langsam aber sicher durch. Also irgendwie dadurch, dass ich ja immer mal wieder Kunden in Limburg habe oder Kollegen, die aus dem Ausland kommen, dann hält man sich ja doch irgendwie zum Abendessen oder so mal in der Altstadt auf und dann ist natürlich der Dom omnipräsent und dann kommt das Thema immer mal wieder auf und man unterhält sich darüber. Aber jetzt das, sage ich mal, das jetzt noch extremes Stadtgespräch in Limburg wäre oder noch in der Lokalpresse irgendwie. Ja, jetzt seid ihr ja auch los, ne? Ja, das war natürlich jetzt eine Meldung, dass er nach Regensburg geht. Viel interessanter wird ja jetzt, wer wird der neue Bischof, ja? Das ist ja das Interessante. Mhm. Aber warten wir mal ab. Wird schon jemand finden. Ist ja eigentlich auch egal, oder? Gibt es da einen Rückbau? Das wollte ich auch gerade fragen. Um das Geld wieder rauszuholen, oder? Der ganze nächste Mal soll das kosten. Nee, aber was ganz interessant ist jetzt, die haben jetzt zumindest teilweise, ich kenne jetzt nicht die genauen Öffnungszeiten, aber haben sie jetzt praktisch das Bischofshaus geöffnet. Mhm. Du kannst da zumindest im Garten Lust wandeln und so weiter. Also, gegen Eintritt. Ich habe es noch nicht genutzt, also ich weiß nicht, aber wäre mit Sicherheit mal ein Besuch wert, ja, aber, das mal anzuschauen. Ja. Aber da bei der ganzen Sache ist mir letztens wieder eingefallen, als ich im Urlaub war in Italien, da gibt es ja sowas wie die Kirchensteuer nicht. Ja. Und die haben ja auch schöne Kirchen. Und egal, was sich die Kirche da hinstellen würde, würde sich keiner aufregen, weil die machen das halt irgendwie. Ja? Und bei uns gibt es halt die Kirchensteuer und deswegen regt sich halt jeder darüber auf, wenn das was kostet. Die Frage ist, warum gibt es bei uns eigentlich überhaupt diese Kirchensteuer? Italien, erzkatholisch. Also ich Kirche würde ja tippen, ist ja eins das der Nazis eingeführt worden. Ja, ist es auch. Ist es auch, ja, aber die Frage ist, an sich funktioniert es ja auch ohne anscheinend, oder? Weil ansonsten gäbe es ja in Italien keine Kirche. Naja, aber ich denke, es gibt auch zwei Parteien. Die einen regen sich darüber auf, weil es halt über die Kirchensteuer finanziert wird und die anderen regen sich eigentlich darüber auf, dass quasi Armut gepriesen und Prunk gelebt wird. Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist und wo dann das Geld im Endeffekt herkommt. Also ist eigentlich wurscht. Ich denke, dass, ohne mich jetzt näher informiert zu haben, aber dass ja unabhängig von der Kirchensteuer, dass der Vatikan Unmengen, Unsummen, alles Mögliche eigentlich auch investiert hat. Ja. Und damit einen Haufen Kohle macht. Mhm. Denke ich auch, ja, dass die da sogar Geld generieren. Ja. Aber wie ist das in anderen europäischen Ländern oder Südamerika oder sowas? Dann wird ja keinerlei Kirchensteuer. Also Südamerika weiß ich nicht, aber in Europa sind wir die Einzigen, die das machen. Echt? Ja, okay. Ja, allerdings. Und das ist schon deutlich. Und das Geiste fand ich letztens, dass ich von meiner Kirche einen Brief bekommen habe, ich soll doch jetzt irgendwie auch noch dieses Kirchengeld bezahlen. Kirchgeld, ja. Denke ich mir schon, ich zahle doch schon Steuer. Und jetzt wollt ihr auch noch Kirchgeld von mir haben. Das ist natürlich total freiwillig. Du musst schon auf die Zehnten kommen. Ja, aber Kirchensteuer ist doch, glaube ich, eingeführt worden, wirklich von den Nazis damals irgendwie als, ist ja jetzt mal ganz blöd gesagt, Bestechung der Kirche. Die haben dafür irgendwelche Rechte abgetreten an die Nazis und dafür haben sie Kirchen. Die Klappe wahrscheinlich gehalten. Oder so. Ja. Gut. Rechte an die Nazis abtreten ist eigentlich ein nettes Wortspiel. Prost. Prost darauf. Wo wir schon bei Kirche sind, ja. Ja, können wir auch gleich mal mit dem Bier anfangen. Die Fortsetzung der letzten Folge. Ja. Belgische Craft Biere Teil 2. Schlägt schon durch das Bier. Also hast schon Probleme mit der Aussprache, ja? Kai, was trinken wir heute? Heute trinken wir einen Piraten. Also das Bier heißt Pirat, kommt auch aus Belgien, von der Van Steenbergen Brauerei, ist ein Belgian Pale Ale und hat sage und schreibe 10,5 Alkoholvolumenprozent. Also ich finde das schon total geil. Mhm. wie so ein Weißwein. Findet ihr? Ja. Also ich muss sagen, ich war heute schon beim Grillen, weil wir haben in Bayern heute den Feiertag. Wir in Hessen auch. Ah, ihr in Hessen auch, sehr gut. Dann, ich habe heute schon diverse Pale Ales zu mir genommen. Deswegen bin ich natürlich jetzt geschmacklich schon etwas voreingestellt. Aber das gefällt mir sehr ausgesprochen gut. Es hat Geschmack. Ich muss sagen, ich habe jetzt heute sehr viel unterschiedliche Geschmäcker erlebt und vor allem auch die Zustände von dem, du machst es ja auf, schenkst es ein und dann riechst du dran. Und ich habe jetzt viele gehabt, die unheimlich stark gerochen haben, beim Geschmacklichen aber dann versagt haben. Und das ist jetzt eins zum Beispiel, ich finde, es riecht nicht so stark wie welche, die ich heute Nachmittag schon probiert habe. Schmeckt dafür aber deutlich auch nicht stärker. Stark, ja. Genau, aber es schmeckt deutlich stärker. Schmeckt auch gut. Geht euch das beim Bier eigentlich auch? Also gerade bei sochenen Bieren zum Beispiel so, mir geht es immer so, die schmecken metallisch. Ich finde, die schmecken immer irgendwie echt? Wie, genauso wie Blut metallisch schmeckt. Bier metallisch? Dieses Bier hier auch metallisch. Mhm. Generell, Wastel, oder jetzt nur bei bestimmten Bieren? Ja, bei sehr, sag jetzt mal, sehr geschmacklich intensiven Bieren. Also wenn du so ein Augustiner, da ist es nicht so toll. Ja, ich finde, wenn man dran riecht, hat man es extrem in der Nase. Mhm. Also ich finde es jetzt vom Geruch her relativ neutral. Vom Geschmack her ist es stark, aber das liegt natürlich auch an dem starken Alkoholgehalt. Ich hatte heute eins, das war ziemlich geil, das hieß irgendwie Spaceman. Das hat 9% gehabt und ich dachte, das schmeckt total krass. Also auch richtig stark, aber es war sehr, sehr weich und hat einen sehr schönen Geschmack gehabt. Das hat mich überrascht für den starken Alkoholgehalt. Mhm. Und das schmeckt schon kräftig. Also da merkst du auch den Alkohol so ein bisschen. Ja. Gibt da irgend so ein Eisbier auch, das da quasi über 40% oder was? Ja, da gibt es das stärkste Bier der Welt. Mhm. Frieren das dann 25 Mal ein, um da nochmal irgendwie Essenz rauszugewinnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich fand aber so aus dem Kopf raus die Biere, die wir das letzte Mal probiert haben, besser. Mir schmeckt es zu stark nach Alkohol. Ja. Ich finde, das ist halt auch ein Bier, da trinkst du halt eins und dann ist gut, aber wenn du jetzt den ganzen Abend irgendwie, weiß ich nicht, ob ich kontinuierlich so Pale Ales trinken könnte. Also Pale Ales schon, aber nicht mit so einem riesen Prozent. Halt, das ist ja echt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich meins leer trinke. Weil ist zu viel. Ich finde es einfach geschmacklich nicht so überzeugend, dass ich sage, ich tue mir jetzt hier eine kleine Flasche und 10,5% reindrehen. Mhm, du meinst, der Quotient Geschmack Alkohol ist irgendwie zu klein. Ne? Das würde ich nachher ein bisschen schneller drehen, um dann dieses Eiern und das Lallen auszugleichen. Ja, nee, dadurch, dass wir ja auch noch ein zweites probieren wollen, werde ich, denke ich, mich mal hier auf so ein halbes beschränken, weil ist mir das zu heftig und dafür ist nicht geschmacklich gut genug. Also bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Da waren die anderen beiden Die waren auch besser, deutlich besser, Aber ich entschuldige mich jetzt auch schon mal vornherein, weil dadurch, dass ich heute schon diverse Pale Ales verkosten musste, könnte es sein, dass jetzt irgendwann mal natürlich dann auch ab und zu mal bei mir Aussetzer da sind. Nicht gleich Aussetzer, aber vielleicht dann die Rille springt. Johannes, wach auf! Aber habt ihr auch was hast du getrunken? Ich habe es jetzt mir nicht alle gemerkt, aber also angefangen haben wir mit den Riegele, kennt ihr die? Das ist aus Augsburg, ist eine Brauerei, die sind total geil. Da haben wir letztes Mal Etiketten dafür gedruckt. Ah ja, super. Die sollten mit so Eisfolie glänzend. Die waren jetzt nicht solche, aber ich glaube, das kommt immer drauf an, weil also Riegele macht halt, also da sagen die Bierbrauer, einmal im Jahr machen wir halt ein bisschen was Abgefahrenes und dann stellen die ihre Braumaschinen oben. Und machen halt so Kleinserien und sowas. Das ist der Braumeister Riegele, empfiehlt persönlich. Genau. Ja, und da gibt es dann irgendwie so der Weltmeister der Biersommeliers und sowas, der reihenweise empfiehlt er dann immer diese Riegele-Biere, weil die sind echt geil. Also die sind wirklich unheimlich gut. Da habe ich halt Augustinus getrunken, dann diverse irgendwie die Hopfenverführung oder so ein Kram. Mhm. Also sie schmecken ganz toll und dann eben, wie vorhin erzählt, den Spaceman, das war irgendwas Verrücktes. Nee, das ist so irgendwas Verrücktes aus USA gewesen. Dann irgend so ein verrücktes psychedelisches Label, da stand gar nichts drauf. Also da stand weder ein Name drauf. Bist sicher, dass das ein Bier war, ja? Ja, das war definitiv ein Bier. Das war cool. Also, Magic Mushroom Bier. Also da waren tolle Sachen dabei. Ja, das ist ja total cool, dass es in Augsburg ist. Da muss ich ja demnächst mal mit Martin dann mal da hingehen. Ja, Also Riegele, da musst du auf jeden Fall, also das ist echt super. Ist wirklich ich bin gerade mal auf die Webseite gegangen, da gibt es ja auch alles Mögliche an. Genau, kannst auch alles kaufen irgendwie. Das ist echt cool. Also echt toll. Genau, und ist übrigens auch gar nicht schlecht, dass der Johannes hier schon vorgetankt hat. Weil wir feiern ja heute Geburtstag. Ein Jahr Stammtisch-Podcast. Wer hätte es gedacht? Und zur Feier des Tages haben wir uns natürlich einen Gast eingeladen, den Wastl. Da hat noch jemand getrunken außer mir. Ja, ihr habt doch alle getrunken. Wir haben gerade japanisch gegessen, da gibt es doch immer so einen Krautsalat, der hat vielleicht schon gegärt. Bestimmt. Das mag ja heute noch spaßig werden hier. Ja, herzlich Wastl willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung auch. Gerne. Und du hast ja auch gleich Themen mitgebracht. Ich hab ein Thema auf jeden Fall mal mitgebracht. Und da geht es um Convenience Food. Oder ja, Food im Allgemeinen, Convenience Food. Mein Gedanke war eigentlich, oder was mich eigentlich interessiert hätte, ist, ja, mal, ich habe immer den Eindruck, dass gerade in den, sag jetzt mal, ökologisch begeisterten Ecken, dass das immer heißt, ja, wir machen jetzt hier alles selber und so Fertiggerichte, die kommen mir überhaupt nichts ins Haus und so weiter. Aber im Endeffekt war mein Gedanke, Convenience Food geht ja noch viel weiter. Wir sprechen hier nicht irgendwie von der Tiefkühllasagne, sondern du machst ja auch keine Mayonnaise selber oder du hast jetzt, was weiß ich, Fischkonserven eingelegte oder du mischst ja auch nicht zwangsläufig dein Müsli jetzt selber. Zählst du Wurst auch dazu oder sagst du, gut, das kann ich eh nicht selber machen? Das ist eben die Frage, wie weit gehst du? Also sobald ich irgendwas tiefgefroren habe, ist das schon in irgendeiner Art und Weise Convenience Food, weil es ja schon ein Stück weit verarbeitet ist. Und mein eigentliches Interesse daran wäre, wie haltet ihr es damit und vor allem, wie hat sich's seit ihr daheim ausgezogen seid, verändert in den Jahren über. Also im selber Wohnen. Genau. Was mir als erstes vorhin eingefallen ist, jetzt sind wir ganz schön alt. Wir reden hier über Biergeschmäcker und Essen. Ja, schon so ein bisschen der Porn des Alters. Früher hat man nur über Titten geredet. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Da kommen wir dann später zu. Eben. Ah, okay. Früher hat man Titten nie gesehen, deswegen hat man drüber gesprochen. Jetzt siehst du die ja schon nachmittags im RTL 2 Action News. Insofern braucht man sich über die nicht mehr unterhalten. Früher war halt mehr Sex, ja. Das würde im Umkehrschluss aber heißen, dass du jetzt kein Essen siehst. Ja, kein Gutes oder so. Ich weiß auch nicht. Das kann natürlich schon sein. Ja, ansonsten zu Convenience Food. Also, ich glaube, es gibt schon relativ ökonomische Möglichkeiten, um sich seine Mayonnaise, seine Tomatensoße oder was weiß ich selber zu machen. Ich glaube, man muss das halt einfach unglaublich gut planen. Also zum Beispiel Tomatensoße. Das ist so, ich kenne fast niemanden, der nicht die Fertig-Tomatensoße aus dem Supermarkt kauft. Was aber meinst du damit? Also ja, so passierte Tomaten. Also auf Passata greife ich eigentlich immer zurück, weil das Problem ist, ansonsten müsste ich ja ungefähr 2 Kilo Tomaten erstmal in heißes Wasser einlegen, damit ich dann die Schale abnehme, damit ich dann danach die Kerne rausziehe müsste ich es pürieren. Das mache ich ja nicht. Aber eigentlich willst du ja eine Tomatensoße haben und diese passierte Tomaten sind zu dünn eigentlich. Also eigentlich müsste man es noch einkochen. Und vielleicht noch ein bisschen würzen, damit das, keine Ahnung, ja, dass du halt so eine fertige hier, ich schmeiß mal eben auf die Pizza meine Tomaten. Ach so, ja, das mache ich. Ja, aber das ist ja normal. Also Passata ist für mich eigentlich nur so ein Grundding, das ist nur dafür da, um halt diesen Tomatengrundsatz zu haben. Und der wird natürlich verfeinert. Also normalerweise, wenn ich eine Pizza mache, dann mache ich dafür eine eigene Tomatensauce. Das bedeutet, ich nehme Passata, in den haue ich dann Knoblauch rein, Salz, Pfeffer rein, Kräuter rein, also ein bisschen Balsamico-Essig haue ich rein. Das wird dann gemixt und das haue ich dann später auf die Pizza drauf. Okay. Ja. Ich meine, der Umkehrschluss, also gerade. Oder Mayonnaise selber machen. Ja. Wahrscheinlich kann man das auch gut einfrieren. Ja. Mayonnaise kann man nicht einfrieren. Kannst du nicht, musst aber auch gar nicht. Mayonnaise kannst du wirklich in kleiner Menge ganz schnell machen. Also, das ist ja im Prinzip Eigelb mit Öl und das Ganze mixt du einmal durch und dann hast du im Prinzip Mayo. Vielleicht noch ein bisschen Senf aber, dann mache ich mal. Aber bei vielen anderen Dingen, da haben, wenn ich die selber mache, dann werden, also rentieren sich die sich zum selber machen erst eigentlich ab einer bestimmten Menge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich mache jetzt, würde jetzt Fischfond machen oder da muss ich ja gleich literweise Fischfond machen. Das Zeug muss ich entweder haltbar machen, indem ich es einkoche, dann muss ich es irgendwo in Mengen lagern, die ich in den nächsten 5 Jahren nicht brauche. Ja. Oder auch bei anderen Sachen, egal was es ist, ich bräuchte eine unglaublich große Gefriertruhe. Vor allem bist du ja Stunden beschäftigt, obwohl du ja eigentlich nur jetzt ein Abendessen zubereiten musst. Naja gut, das ist eine Timing-Geschichte. Ja. Wenn dir das in irgendeiner Art und Weise Spaß macht und wichtig ist, sehe ich das, diesen Zeitaufwand, der sogar rein. Dann machst du es ja irgendwann mal. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben eine Gefriertruhe, die ist ungefähr 40 mal 40 mal 40 und das war's. Da kann ich nicht irgendwie Millionen Sachen von allem Möglichen einfrieren. Nee. Von daher habe ich eigentlich gar keine andere Chance, als in irgendeiner Art und Weise auf so Convenience-Sachen zurückzugreifen. Gerade zum Beispiel auch bei Sachen wie Brühwürfeln oder sowas. Mhm. Also, natürlich kann ich jedes Mal Fleischsuppe. Ja, und ganz ehrlich, wer macht denn schon irgendwie Spätzle oder seine Nudel selber? Es sei denn, man ist Schwabe, dann macht man natürlich die Spätzle auch selber. Naja, Spätzle schon selber. Das machst du wirklich selber? Ja, wir haben so eine Spätzlereibe da. Ja, ich habe ja aber Nudeln nicht. Studiert im Schwabenland. Ich weiß auch, wie die Spätzle gehen. Ich habe sie auch mal selber gemacht. Aber ganz ehrlich. Das ist halt eine Riesensauerei jedes Mal. Das tue ich mir halt nicht an, weil das gibt's halt einfach fertig. Und das ist nicht schlecht. Da ist, ich meine, das sind zwei Zutaten, mehr gibt es da nicht. Und dann ist es, hau ich es ins Wasser, fertig. Kai, weißt du doch, wie der Carsten mal? Ja, ja, genau, daran habe ich ja auch gerade gedacht. Boah, das ist eine Sauerei, ey. Das war alles die Kleiste. War bei ihm daheim, gell? Nee, das war bei mir damals in der Wohnung in Nürnberg. Und dann haben wir doch nochmal, da hat er das aber mit so einer Spätzle-Presse gemacht. Und die war nachher so zugekleistet, das hast du überhaupt nicht mehr auseinanderbekommen. Oder hat er den Teig einfach scheiße gemacht? Ja, wahrscheinlich. Das war so eine Mischung, ja. Hm. Aber ich, was ich eben, ich fand den Aspekt, den der Wastl angesprochen hat, mit der zeitlichen Abfolge, also in welchem Zeitraum man praktisch welches Convenience Food konsumiert hat, ja. Also ich habe das bei mir beobachtet, dass ich, als ich das erste Mal daheim ausgezogen oder als ich daheim ausgezogen bin, dass ich in der Anfangszeit halt relativ viel so Fertigfraß gegessen habe. Ja? Also so den Klassiker irgendwie vom Aldi, die Nudeln, wo dann so eine Käsesoße dabei war, weißt du, so ein Trockenpulver, was man mit Milch irgendwie aufgekocht hat und viel Fertigpizza und aber ich, so nach einem halben, dreiviertel Jahr hat mir das so zum Hals rausgehangen, dass ich dann einfach angefangen habe, selbst zu kochen und dann immer mal bei meiner Mutter angerufen hatte und gefragt habe, hier, wie mache ich das, wie mache ich jenes und dann, dass du das einfach selbst ausprobierst und dann wirklich von diesem richtigen Fertigfraß wegkommst. Natürlich nutzt du weiterhin, sage ich mal, so Grundprodukte, die du auch normalerweise selbst machen könntest, was ihr eben schon angesprochen hattet, ja. Hm. Weiß ich, ob das bei euch ähnlich war, als ihr das erste Mal daheim ausgezogen seid. Ja, bei mir ist weniger beim daheim Ausziehen. Also bei mir ist so ein ganz krasser Switch, wie ich aus meiner WG ausgezogen bin und mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, zusammengezogen bin. Davor habe ich immer Tiefkühlpizza im Gefrierfach gehabt. Hm. Immer bestimmt 3-4 Stück und das sind, sage ich jetzt mal, in der Woche habe ich auch bestimmt 1 oder 2 Mal gegessen. Und ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren haben wir genau ein einziges Mal eine Tiefkühlpizza in 5 Jahren daheim gehabt. Und das war, weil die Elli damals schwanger war und gemeint hat, ihr würde jetzt eine Tiefkühlpizza viel mehr zusagen als eine richtige. Da bist du sonntagnachts um 11 noch irgendwie in der Schwarte-Tanke, oder? Genau so war es. Für 5 Euro eine Tiefkühlpizza. Ja, die sind scheiße teuer. Ja. Aber ich weiß noch, das ging mir ähnlich, als ich zum Studieren weggegangen bin, dann habe ich, glaube ich, also das erste Semester lang mit dem Studienkollegen, mit dem ich damals zusammengewohnt habe, wir haben jeden Abend jede 1,5 Pizzen gegessen. Also wir haben immer 3 gemacht. Wow. Das, wirklich jeden Tag. Nee, wir sind halt irgendwie so um 8, 9, 8:30 sind wir aus der Uni raus und dann sind wir halt in den Supermarkt gegangen, der damals. Was macht man heute auch? Machen wir Pizza. Und Ja, das war halt so ein Kaufland und da gab es halt von K-Klasse gab es halt diese Pizzen. Voll geil. Und ja, genau. Und die Margarita kostete, glaube ich, damals irgendwie 69 Cent. Nee, 45 Cent, glaube ich. Und eine mit irgendeinem anderen Geschmack hat halt dann irgendwie 80 Cent gekostet. Komm, wir gönnen uns heute mal. Und das haben wir halt durchgehend. Lass uns mal nicht lumpen hier. Aber das hat uns halt dann, also das haben wir halt so übertrieben, dass wir halt dann ab dem zweiten Semester ging das nicht mehr. Da mussten wir immer selber kochen und dann haben wir auch selber gekocht. Mhm. Da habe ich dann damit angefangen. Dann nach dem Studium bin ich zurück nach München. Da war ich auch eine Zeit lang Single. Da habe ich sporadisch gekocht wieder, weil ich halt Bock drauf hatte so irgendwie. Und seitdem ich jetzt mit einer Frau zusammen wohne, koche ich eigentlich regelmäßig. Eigentlich immer. Also ich bin eigentlich fürs Kochen zuständig. Also weil du jetzt hier mit der Uni angesprochen hast und so, ich habe genau den gegenteiligen Effekt auch insofern erlebt. Ich war ein Semester in Schweden zum Studieren und klassisch der Deutsche im Ausland und sein Brot. Und du hast in Schweden, wir haben da zwar 25 Sorten Brot gehabt, aber davon waren 24 süß und eine Sorte war Toastbrot. Und geil. Damit kannst du eine Woche leben und damit kannst du auch zwei Wochen leben, aber wenn du irgendwie anderes Brot magst und gewohnt bist, dann spätestens nach zwei Wochen geht dir das so auf den Zeiger. Und dann haben wir angefangen und haben uns halt verschiedene von Weizen über Roggen, über sonstige Mehle und Hefe und alles zusammengesucht. War total geil. Und haben, weil Zeit hast du in Unmengen gehabt, dann haben wir jeden Tag Brot gebacken. Mhm. Das ist, am Anfang hast du die Dinger, damit hast du Nagel in die Wand hauen können und dann es ist, weil die waren halt total hart, aber irgendwann ist es halt, kommst du rein und dann ist es besser. Aber es ist halt, wie ich dann daheim war, ist es wieder eingeschlafen, obwohl es vom Aufwand her gar nicht so wild war. Aber das war halt, du hast es halt auch, das war das Schöne, wir waren halt zu dritt in der WG und der eine französische Nachbar ist auch noch immer rumgekommen. Dann haben wir immer zu viert Brot gebacken und dann gesellschaftlich. Ja, und dann hast du auch gegessen, oder, Wastel? Weil das ist ja, wenn du sonst backst, das ist ja nicht haltbar. Das ist am Tag ist das ja durch das Brot. Wenn das zwei Tage Konservierung geht schon, drin. Aber dann wird es schon irgendwie. Aber so selbstgebackenes Brot dann mit so gesalzener Butter drauf und eigentlich brauchst du da gar nicht mehr. Ja, schon cool. Ja, was ich halt bei mir gemerkt habe, ist, dass ich halt natürlich dann während dem Studium auch mehr gekocht habe und mir das auch wirklich viel Spaß macht, gerade wenn man es für mehrere Personen macht. Aber jetzt im Job merke ich halt, dass ich, sage ich mal, unter der Woche das Convenience, Fast Food, Mikrowellen oder Backofenpizza essen eben durch Essen gehen ersetzt habe. Mhm. Also bei mir, ich esse halt unter der Woche 5 Tage nicht daheim, sondern esse halt, geh halt essen. Also damit meine ich jetzt nicht, alleine, dass ich jeden Mittag ins, tagsüber, dass ich nicht jetzt, ich mich jetzt mittags ins Restaurant setze oder sonst irgendwas, aber dann isst du, ist halt die Frage, ob dann, wenn du mittags irgendwie zum Schnellchinesen gehst oder dir einen Döner reinziehst oder sonst irgendwas, ob das halt, sag ich mal, dann viel, viel besser ist als die Tiefkühlpizza. Mhm. Weiß ich nicht, ja. Und abends esse ich dann halt bei mir meistens irgendwie versuche dann halt Gemüse oder Obst zu essen und esse halt abends gar nichts mehr groß. Ja. Also Tiefkühlpizza habe ich fast überhaupt nicht mehr im Kühlschrank. Ja. Oder ja. Friertruhe. Wenn man halt mittags schon so richtig so eine Vollmahlzeit isst, dann braucht man abends wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ich habe jetzt Hunger. Ja klar, Bier. Sehr appetitlich. Ja, da vorne gibt es einen Dönerladen. Der hat eigentlich bis 11 hat er offen. Hast noch ein bisschen Zeit. Oh, können Sie nachher mal ausschlucken, muss einer zwischendrin schnell Döner holen gehen. Ja, Jens, wie ist es denn, weil über dich bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil du, ich weiß nicht, ob es in einem der letzten Podcasts war oder wir uns einfach so mal drüber unterhalten haben. Du gemeint hast letztes Mal, seit die Kleine da ist, habt ihr teilweise zweimal am Tag die Spülmaschine an. Ja. Das impliziert ja bei mir, dass im Gegensatz zu früher viel mehr gekocht wird. Ja, wahrscheinlich wird in so mehr rumgesaut gekocht und ja, letztendlich hast du halt 50% mehr Teilnehmer an so einem Essen, was sich für mich aber verändert hat, ist wirklich so der Spaß am Kochen. Also mittlerweile ist für mich Kochen so eine Pflichtübung geworden. Also du hast den Spaß verloren? Ja. Ah, okay. Weil es machen musst praktisch. Ja, und auch weil es halt dann häufig dann irgendwie so zeitlich auf dem Punkt sein muss, weil, so ein Kind, das halt Hunger hat, ist halt ziemlich ätzend. Ich meine, ich bin auch ätzend, wenn ich Hunger habe, aber ich kann mich irgendwie noch einigermaßen im Zaum halten. Was meinst du? Da gibt es auch diese Snickers-Werbung. Kennt ihr das? Nee. Wo irgendwie hier so ein, nach irgendeinem, keine Ahnung, Fußballspiel sitzen die Jungs irgendwie in der Umkleidekabine und ist eine Frau dabei, die irgendwie rumzickt und dann schmeißt der eine ihm irgendwie so, der Frau dann so ein Snickers hin und meint, Jeff, jedes Mal, wenn du Hunger hast, führst du dich auf wie eine Diva. Ja, und es ist doch irgendwie eine bekannte alte amerikanische Schauspielerin irgendwie, die halt ja, eine Diva wirklich war. Also Aretha Franklin oder so. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, also ich koche schon gerne und ich koche vor allen Dingen gerne für viele Leute und andere Leute, aber es ist häufig, ich finde es halt sehr zeitaufwendig und ja. Meine Frau, wenn man es halt machen muss, sind halt die schönsten Sachen irgendwie. Ich glaube, das machen müssen, das ist das, warum du es zeitaufwendig empfindest. Wenn du das einfach gerne machen würdest und Spaß dran hättest, dann würdest du es ja nicht als Zeitaufwand im eigentlichen Sinne vielleicht empfinden. Also ich mache das immer gern. Also ich bin bei uns daheim eben fürs Kochen zuständig. Das hat sich halt einfach so ergeben, weil ich Spaß dran habe und das irgendwie ganz gut hinkriege. Und ich finde, ich empfinde das immer als Entspannung, wenn ich zum Arbeiten einfach. Das ist halt was anderes, als ich in der Arbeit mache. Und dann komme ich nach Hause und dann macht mir das irgendwie, das ist so fast meditativ schon irgendwie. Irgendwie taugt mir das. Ich bin dann alleine da in der Küche, bin da für mich irgendwie, was ich ja sonst nie bin. Also dadurch, dass man ja mittlerweile auch Familie hat, man ist ja nie mehr allein, was man ja früher schon öfter mal war. Das ist ja schon auf einmal eine neue Situation. Und man arbeitet, da ist man auch nie alleine. In der U-Bahn war es nie alleine. Und irgendwie da bin ich dann in der Küche, bin da für mich und irgendwie bin ich halt dann da. Ich höre da Musik. Du, die Elemente und deine alchemistische Ader. Wahrscheinlich. Also ich finde das aber unheimlich entspannend. Joe, wie ist das bei dir? Also was ich immer merke, wenn ich dann abends noch Lust hätte, was zu kochen oder am Wochenende, dann habe ich meistens irgendwie vergessen einzukaufen. Nein, also ich find immer das total schwierig, wenn ich einkaufen gehe, dann online zu überlegen, was kaufe ich denn ein, damit ich jetzt das und das koche. Und ich erwische mich halt immer dabei, dass ich dann meistens doch, sage ich mal, die meisten immer wieder das Gleiche einkaufen und dann auch häufig das Gleiche kochen. Das kotzt mich irgendwie an. Ja, das ist klar. In der Partnerschaft ist es halt irgendwie ein bisschen unkomplizierter, so, weil man sich sowieso damit auseinandersetzt, irgendwie. Was isst man denn? Also, was ist denn überhaupt da? Man hat ein Kind da, man hat irgendwie noch andere Menschen in einem Haushalt leben. Also, es muss halt irgendwie was da sein, damit halt irgendwas gegessen werden kann. Morgens und abends. Und wir haben ja sowieso diese Gemüsekiste, die wir einmal in der Woche haben. Insofern ist sowieso Grundgemüse ist immer da, das muss verarbeitet werden, ansonsten wird es schlecht. Also automatisch konzentriert man dann sein Abendessen um das herum, was man an Gemüse da hat. Also dann hast du halt irgendwelche Karotten, du hast Blumenkohl und sonst irgendwas und dann überlegst du halt, was mache ich denn daraus? Und dann, das Schöne ist halt, dass halt dann meine Freundin anruft mittags und so und dann sagt sie, ja, was wollen wir denn heute Abend essen und dann, was soll ich noch mitnehmen und dann macht man das halt kurz. Ja. Und das dauert halt nicht lang und dann ist es erledigt. Das ist ein Thema, das hat mich immer so genervt. Dieser tägliche 5 Minuten Talk über, was essen wir heute Abend. Ja, täglich haben wir das nicht, sondern das. Wir hatten das wirklich täglich und ich habe das unglaublich gestresst, gar nicht. Nee, aber das ist doch immer so. Das ist doch, also keine Ahnung. Das ist wie wenn meine Mama anruft, mich mitten aus der Arbeit rausreißt und dann, um mich zu fragen, ob sie jetzt fürs Kind die grüne oder die blaue Jacke bestellen. Ja. So, wo ich sage, ist wurscht, das passiert aber nicht täglich. Das passiert aber nicht täglich. Und weil das bei uns täglich war oder annähernd täglich, haben wir eine Regelung getroffen. Einer von uns ist für eine Woche Abendessen verantwortlich. Kommt das Zepter überreicht. Genau, der bekommt das Zepter überreicht in einer feierlichen Zeremonie, Sonntag, Punkt 12 zur Geisterstunde. macht sich dann Gedanken, kümmert sich um den Einkauf oder sagt dem anderen, du bitte kauf dies und jenes ein. Mhm. Wenn man dann weiß, du bist die Woche dafür verantwortlich, dass abends Essen auf den Teller kommt. Bei mir ist es so, ich habe eigentlich zwei Methoden, um mir da Gedanken drüber zu machen, was ich koche in dieser Woche. Das erste ist, ich gucke mir den Kantinenplan an. Mhm. Und wenn dann Gerichte auf dem Kantinenspeiseplan sind, am gleichen Tag, wo es Gerichte gibt, die ich gerne essen würde, dann koche ich irgendwie abends das, was ich mittags in der Kantine nicht gegessen habe. Mhm. Das ist eine gute Idee. Oder halt Chefkoch. Wobei Chefkoch immer so ein bisschen das Problem hat, dass da ist so viel doppelt und dreifach und vegetarisch ist dann auch schwierig. Ja, aber haben die denn Empfehlung? Ich finde, da musst du immer schon ungefähr wissen, was du möchtest. Na, du kannst dir einfach ein Zufallsrezept rausgeben lassen. Das ist dann allerdings schwierig, wenn du einen Vegetarier daheim hast. Ja. Jetzt wollte ich dir gerade einen Foodblog dazu empfehlen, foodwishes.com. Der ist total super, der macht das immer mit Videorezepten, total sympathischer Koch, aber das ist halt ein Ami und da ist halt, sag ich mal, vegetarisches Essen ist einfach de facto nicht vorhanden. Das, ja. Da gibt es entweder Fleisch oder Fisch oder beides. Und, okay. Aber das ist halt ist total, der ist von der Stimme her sympathisch, der ist so ein bisschen so der Kumpeltyp und halt alles auf Englisch, klar. Und die Sachen sind echt gut erklärt und was ich bei dem halt einfach festgestellt habe, es gibt so Leute, die haben einfach den gleichen Geschmack wie du. Ja. Und wo du weißt, wenn ich von dem irgendwas nachkoche, was der macht, was ihm schmeckt, kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, das schmeckt mir auch. Und bei anderen Sachen, da kannst du einfach voll auf die Schnauze fliegen. Das hört sich total gut an, was weiß ich. Polenta mit Champagner und dann hinterher schmeckt das halt wie Arsch und Friedrich. Mhm. Ich habe mal Nudeln mit Nutella Käsesoße gemacht. Versucht. Da kann ich mich dran erinnern, dass du das mal erzählt hast, dass das so widerlich war. Das schmeckt so fies an. Schmeckt wie Kotze. Ja. Aber exakt genauso. Also die gleiche Konsistenz und die gleiche Temperatur. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es war wirklich ekelhaft. Du hast Nutella und Käse gemischt. Das hast du falsch gemacht wahrscheinlich. So ekelhaft. Also ich kann jedem nur von diesem dämlichen Nutella-Kochbuch abraten, wenn man Nutella mit irgendwas Deftigem mischen möchte. Ja. Das funktioniert nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Und jetzt kannst du den Kreis zuvor wieder schließen. Und wie machst du jetzt Nutella selber? Würde ich nicht. Kann man wahrscheinlich auch gar nicht. Oder du kriegst doch nie so eine Kakaobutter. Nuss-Nougat-Pampe da irgendwie zum vernünftigen Preis auch hingedingselt. Also werden wir doch am Convenience-Food hängen bleiben? Ja, also letztendlich ist das ja keine binäre Entscheidung. Ja, sondern wie so häufig geht es sich irgendwie so zwischen den Extremen zu bewegen. Naja, aber genau dieses binäre Entscheidung finde ich dann ein schönes Wort, weil genau das wird nämlich von dieser ganzen Hipster, sonst irgendwie Berlin-Prenzlauer Bergbewohner-Ecke da irgendwie gepredigt. Wir machen jetzt halt hier so auf den Oberöko-Trip irgendwie und findest du? Ich habe manchmal schon das Gefühl irgendwie. Ja, das ist halt überzeichnet. Ja klar, ein Stück weit ist es bestimmt überzeichnet. Ja. Aber ich kenne genügend Leute, die zum Beispiel, die machen ihr Pesto selber und die machen das halt auch nicht ausnahmsweise an Weihnachten mal, sondern halt immer. Und wie gesagt, wenn du einmal eine Methode rausgefunden hast, die einigermaßen effizient, ökonomisch, wie auch immer, also unaufwendig ist, ja, wenn du es irgendwie halt, entweder du machst irgendwie mit einem Mal riesen Mengen, sodass es für ein halbes Jahr reicht. Oder du bist halt irgendwie so schnell bei manchen Sachen, wie du gerade gesagt hast, Mayonnaise, zack, zack, zack, zack. Ja, und dann hast du dein kleines bisschen Mayonnaise selber gemacht. Wenn ich das zum ersten Mal mache, dauert das wahrscheinlich irgendwie 10 Minuten und du kannst es halt in 5. Es wird wahrscheinlich eine dauern. Das Problem ist wahrscheinlich, dass du die ersten 3 Mal verhaust und dann denkst, ach so ein Scheiß, ich kaufe jetzt doch wieder die fertige Mayo. Vielleicht. Aber der Punkt ist klar. Ich denke, man muss einen vernünftigen Mittelweg finden. Es gibt viele, also zum Beispiel So Maultaschen oder sowas finde ich auch ein super Fertigprodukt, was du einfach dir mit ein bisschen Brühe warm machen kannst, super lecker. Und ich käme nie auf die Idee, Maultaschen selbst zu machen. Ich wüsste auch gar nicht, wie es geht, ja. Ja, es muss halt vernünftige, muss ich das raussuchen, was man selbst machen kann. Ich versuche auch das meiste selbst zu machen, aber wenn es leckere Fertigsachen gibt, bin ich davon nicht abgeneigt, ja. Ich würde auch sagen, also so Teilbereiche nimmt man halt einfach vorgefertigt, wie Nudeln und irgendwelche Passata nehme ich, alles immer vorgefertigt. Das alles selber zu machen, dann kommst du halt einfach nicht mehr, also ins, vom Hundertsten ins Tausendste. Ich meine, was halt einfach, oder was ich einfach überhaupt gar nicht mehr mag und auch nicht mehr esse, seitdem ich halt normal koche und nicht mehr essen kann, weil es mir nicht mehr schmeckt, sind halt wirklich so komplett vorgefertigte, komplette Mahlzeiten, die du halt in die Mikrowelle stopfst und warm machst. Oder diese Tüten, diese gefrorenen Tüten zum Aufreißen, wo du halt dann so asiatischen Mix in die Pfanne haust und sowas. Das schmeckt mir nur, also das kann ich auch einfach wirklich nicht mehr essen. Und sowas würde ich auch nicht mehr machen. Aber natürlich kaufe ich mir, wenn's nicht, wenn ich gerade keine frischen habe, einen gefrorenen Brokkoli, weil an dem ist nichts auszusetzen für mich. Den haue ich dann irgendwie danach ins Wasser. Die haben ja unter Umständen dann sogar mehr Vitamine als genau, und den esse ich dann und dann ist es in Ordnung. Aber natürlich ist der in, im entferntesten Sinne auch Convenience. Ja. Ja. Gut, aber wir haben gehört, der Kai, der hat seine Mama am Anfang gefragt. Genau, weil die kocht ganz besonders gut. Richtig. Wie alle Mütter. Wie alle Mütter und Väter. Mama ist die Beste. Und Väter, Mama. Väter. Mutti ist die Bestie. Ja. Die Bestie. Unser nächstes Thema auf der Agenda handelt tatsächlich auch um unsere Eltern. Und vielleicht sogar noch um unsere Elterneltern. Fachkreis noch Großeltern genannt. Exakt. Und zwar stand auf Spiegel Online in der vorletzten Woche, glaube ich, war das, ein Artikel, der mich schon interessiert hat und so ein bisschen meine Weltsicht bestärkt hat. Und zwar geht es da um den Verteilungskampf zwischen Jung und Alt. Wir alle wissen ja spätestens seit der Schule, dass irgendwann die Mehrheit der Menschen in Deutschland, der Bewohner in Deutschland und in ganz vielen anderen westlichen Industrienationen, ja, irgendwann wird die Mehrheit aus Rentnern bestehen. Das heißt, die Rentner definieren allein anhand ihrer Wählermacht, also dadurch, dass es halt die meisten sind, definieren das, was gewünscht ist politisch. Und für mich stellt sich schon die Frage, ist das gefährlich? Gesellschaftlich gesehen, kann man das eigentlich als Gesellschaft wünschen, dass eine Gruppe von Leuten, die eigentlich in ihrem Leben alles schon riskiert haben und jetzt im Grunde genommen auf den Lorbeeren ihres Arbeitsalltages sich ausruhen können, dass die Agenden setzen und Themen bestimmen und politische Richtungen bestimmen. Wir hatten das ja eigentlich im kompletten vergangenen Jahr, dass ich immer ja, so ein bisschen kopfschüttelnd hier gesessen bin und mich über den Konservatismus von Gesellschaften aufgeregt habe und da so ein bisschen, ja, verständnislos, achselzuckend rumgesessen bin und diesen Mainstream nicht mehr verstehe. Wenn man sich dann aber tatsächlich überlegt, dass ja wahrscheinlich irgendwie 50% der Deutschen halt 40 Jahre und älter sind, 50 Jahre und älter sind und irgendwann mal 60, 70 Jahre und älter sind, wirft das vielleicht ein anderes Licht auf politische Entscheidungen, Bilder, die in Medien verbreitet werden, Themen, die gesetzt werden. Ich habe letztens zum Beispiel gehört, die Produzenten des Musikantenstadl für die ARD, das sind dort die Helden, ja. Die ARD Einschaltquoten stärkt für Sendungen. Nichts mehr Geld. Unglaublich treues Publikum. Ja. So, das ist einfach eine Zielgruppe, wo du sagst, wenn wir da ein Stein im Brett haben, dann können wir halt alles machen. Ja, das ist wie meine Theorie, Helene Fischer ist ja in unserem Alter. Macht die Mucke, weil sie sie wirklich geil findet oder weil sie unheimlich viel Asche damit macht? Ich glaube, Helene Fischer macht die noch, weil sie sie geil findet, aber Hansi Hinterseher und wie heißt der andere, der auf der Gießkanne bläst, da Stefan Roster, ich glaube, die machen das wirklich. Wegen der Asche. Ja. Aber diese Theorie, Jens, mit dem Musikantenstadel, also unsere Eltern sind ja jetzt auch alle, sage ich mal, auf jeden Fall jenseits der 50, wahrscheinlich die meisten jenseits der 60. Mhm. Also so das klassische Zielpublikum vielleicht. Aber zum Beispiel, das wäre das Letzte, was meine Eltern schauen würden, ja. Also ich glaube, die Generation unserer Eltern, also die so in den 50ern geboren sind, da sind doch die allerwenigsten wirklich so für Musikantenstadel und Volksmusik zu haben. Also dann hören meine Eltern eher... Seid ihr mal da nicht so sicher? Ja, das ist die Frage. Also jetzt ich kenne deine Eltern nicht. Ich kann dir eine kleine Anekdote von meinen Eltern erzählen und dann kannst du dir überlegen, ob das bei deinen Eltern ähnlich ist. Ja. Meine Eltern waren früher auf, mein Vater hat, sag ich jetzt mal, Pink Floyd, Uriah Heep, Deep Purple und so gehört. Später dann Dire Straits und war da auf Konzerten und dergleichen. Und mittlerweile, wenn ich so beobachte, was er für Radiosender im Laufe der Jahre im Auto gehabt hat, war er erst bei Bayern 3, dann ist er jetzt langsam ist er zu Arabella und manchmal hat er schon Bayern 1 im Radio drin. Also hier wäre das dann in der Nürnberger Zeit, werden die diese Radiosender... ich kenne die alle, klar. Die werden in Hessen wahrscheinlich analog genauso sein. Und jetzt überleg mal, ob sich die Radiosender von deinen Eltern zwischen dem, wo du jung warst und dem, was sie heute im Radio hören, ob sich das geändert hat. Und dann überleg, wo die Richtung hingeht. Und dann landest du irgendwann beim Musikantenstadl. Also, ja, gib acht mal, meinen Eltern ist es so, die haben früher und hören auch heute teilweise HR3, SWR3, das ist Pendant zu Bayern. Mhm. So, und da gibt es in Hessen den HR1, aber auf HR1 läuft kein Schlager oder Volksmusik, sondern läuft halt Musik aus den 70ern und 80ern. Also praktisch die Musik, die sie schon damals gehört haben, hören sie heute halt weiterhin. Ja? Das ist der Unterschied zwischen Hessen und Bayern. In Bayern läuft auf Bayern 3, also dem Popsender, läuft Musik aus den 70ern und 80ern. Ja. Und ja, in auf Hessen der 3 auch, aber und in Hessen auf dem Hessen gibt es noch Bayern 1 schon auch manchmal, die Beatles mittlerweile laufen und so. Ja. Echt? Also in Hessen gibt es aber noch HR2, da läuft halt so Schlager und so ein Quatsch, ja. Oder VH4, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich zu Bayern 2 bei uns. Das ist richtig, ja. Also Bayern 2 ist ziemlich geil teilweise. Ja. Das höre ich sehr gern. Ja, das ist eher so wie bei uns HR Info, würde ich sagen. Also da hast du hast halt immer so... Nee, dafür haben wir Bayern 5. Du hast halt BR5, genau. Bei BR5, da läuft nur Nachrichten. In Bayern 2 hast du halt so Spartensachen. Da ist halt auch sehr viel jugendliches Zeug dann dabei. Und die, also das ist halt richtig spartig. Programmradio. Und da hörst du halt dann Sachen, die halt wirklich interessant sind, weil das halt irgendwelche Typen sind, die halt sich mit Musik auseinandersetzen und dann irgendwas vorstellen und sowas. Und das finde ich schon gut. Ich möchte nochmal auf die politische Komponente des Ganzen zurück. Ja. Da ist mein Einwand, die Alten werden zwar mehr, aber sie können nichts dafür, dass die Jungen sich so null für ihr System und für ihr Umfeld interessieren. Also ich meine, sie könnten ja auch anfangen mit zu agieren, was die aber im größeren Teil eigentlich nicht tun. Und ich glaube, dass es auch in den letzten Jahren sogar noch oder in den letzten 10 Jahren noch abgenommen hat. Dass dieses Beteiligung von jungen Menschen an politischer Meinungsbildung? Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt hat ist schon abgenommen, meiner Meinung nach. Ich glaube, der andere Punkt ist auch, wenn die Jungen mehr Kinder kriegen würden, dann wären viel mehr Rentner Großeltern und würden andere Entscheidungen treffen, als wenn sie keine Großeltern sind. Weil wenn du keinen hast, der nach dir kommt, dann treffe ich Entscheidungen logischerweise für mich selbst. Ich bin ja nicht ganz, stehe ja nicht vollkommen neben der Kappe. Also. Und wenn ich aber irgendwie sage, ich muss für meine Kinder oder Enkel oder wie auch immer Entscheidungen ein Stück weit irgendwo mittreffen. Ja, ich meine, was ist jetzt da deine Konklusion bei der Nummer? Du kannst ihnen ja nicht irgendwie ihre Entscheidungswirkung abnehmen. Nee, sie sind eine große Gruppe. Nein, ich kann das Problem natürlich nicht lösen. Ja, aber sie sind da. Ich glaube halt, dass das langfristige Auswirkungen haben wird. Also ich kenne zum Beispiel von vielen Leuten, die sagen, ey, ich pack das in Europa nicht mehr, weil wenn du hier auf den Straßen unterwegs bist, siehst du entweder nur Rentner oder Kinder mit Frauen. So. Mhm. Ja? Ja, ja. Aber Rentner klar in der Überzahl. Und wenn du halt nach Asien gehst, dann ist da halt irgendwie eine ganze Generation von 20, 30-Jährigen, die irgendwie versuchen, was aus ihrem Leben zu machen, die Pläne und die einfach viel dynamischer sind. Und das bringt eine ganze Gesellschaft dazu, anders zu denken und dynamischer zu sein und positiver gegenüber Veränderungen zu sein und nicht so in diesem Status Quo-Denken zu verharren. Ja, aber die leben halt, also ich meine gerade... Also, auf der Straße vielleicht. Naja, aber die leben halt auch in einer ganz anderen Zeit. Ja? Ich meine, von den Ländern, denen du sprichst jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt China oder sowas, wobei die natürlich viele junge Leute haben, aber das sind halt solche Sachen, die halt so in den 60er Jahren, wie wir damals, also wie Deutschland damals hatte, wo halt ein anderer Geist gelebt hat, wo du halt irgendwie ein Umbruchdenken hattest, wo eine neue Zeit, eine neue Ära angefangen hat. Aber wenn die jetzt alle nachholen und das genauso haben wie wir jetzt, also was ja nur eigentlich logisch ist, dass du das weiterträgst, die haben dieselbe wirtschaftliche Veränderung, die haben dieselben demografischen Veränderungen dadurch auch, weil sie nämlich dann auch anfangen, sich andere Fragen zu stellen. Sie fangen an, anders zu arbeiten, sie fangen an, anders zu leben, sie fangen an, weniger Kinder zu kriegen. Früher oder später kommt es aufs selbe drauf raus. Mhm. Also die leben nur eben in einer anderen Phase ihrer Gesellschaft, die wir ja eigentlich schon hatten. Das ist wie China jetzt lebt irgendwie zu einer industriellen Revolution, die wir Anfang des Jahrhunderts hatten. Aber jetzt also das gut, ja, Jahrtausend. Aber ich glaube, der Punkt, der ja auch in dem Artikel irgendwie herausgestellt wurde, ist ja die Problematik, was hat das für Implikationen, wenn praktisch die politische Mehrheit oder sich die Regierung hauptsächlich nach den Interessen der alten Generation oder der Rentnergeneration richtet. Mhm. Das Beispiel, was Sie da gebracht haben, es wird halt immer weniger in Geld aufgewendet für Bildung, Kindergärten, solche Infrastrukturen, immer mehr in Infrastruktur oder in Sozialleistungen, die eben ja die Rentnergeneration bedienen. Und dann ist halt die Frage, wo führt das langfristig hin? Mhm. Ja, wenn ich das in Richtung Bildung und so weiter denke, ja, kommen wir da nicht hinterher. Das ist aber rein logisch, weil ich meine, das ist ihre Wählergruppe und die musst du natürlich bedienen mit Geschenken. Und dann wirst du wieder gewählt. Ja, ich wieder nicht. Das ist natürlich schon problematisch, aber. Ja, aber es ist so richtig logisch, ist es ja eigentlich auch nicht. Also weil, doch, natürlich ist es ja logisch. Grundsätzlich vielleicht ein Stück weit schon, aber wenn du es dir anders überlegst, als alter Mensch wirst du tendenziell natürlich immer älter und immer pflegebedürftiger und du brauchst ja eigentlich auch zum Beispiel gut ausgebildetes Fachpersonal. Du wirst dich ja nicht irgendwie von, weiß ich nicht, so schlecht ausgebildeten Leuten. Ist klar, das ist nicht. Naja, aber von denen. Also, oder denken die nicht so weit? Nee, so weit gehst du ja nicht, weil davon hast du ja auch nichts. Weil du siehst ja keinen jungen Azubi für dich eintreten, sondern du siehst irgendwie einen Politiker jeden Tag im Fernsehen. Ja, vielleicht das. Und der erzählt dir dann davon, dass deine Rente definitiv nicht gekürzt wird, obwohl irgendwie die Gehälter seit Jahren nicht steigen, sondern obwohl eigentlich die Rente an auch das Einkommen gekoppelt ist und so ein Kram. Und das findest du gut. Solche Sachen findest du gut. War da doch weil du jetzt Rente sagst, in dem Artikel drin, dass es viel mehr, sag ich jetzt mal, junge Familien gibt, die unterhalb der Armutsgrenze leben als wie Rentner. Also ganz ehrlich, klar. Also es gibt, das muss man schon mal auch sagen, es gibt nicht nur reiche Rentner. Das wäre jetzt schon krass, wenn man. Nein, natürlich nicht. Es gibt auch viele, die wirklich arm sind. Aber es gab noch nie, also das ist definitiv bewiesen, es gab noch nie so eine wohlhabende Rentnergeneration wie heutzutage. Sowas gab's. Ich würde das gar nicht auf die positive oder also auf die wohlhabende. Ich würde nicht auf diesen Effekt, den es auf die Rentner hat, sondern eher die fehlende politische Beweglichkeit bei Themen, die eben nicht Rentner betreffen. Ja? Aber das also, ist ganz klar. Schau mal, wie lang unterhalten wir beziehungsweise sich die politische Öffentlichkeit in Deutschland über Kinderkrippen, Alleinerziehende, Betreuungssituationen im Allgemeinen. Ja, die wählen ja nicht und deswegen sind sie langweilig. Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass die meisten Leute, die wählen, diese Probleme nicht mehr haben. Naja, aber also jetzt mal mein Eindruck ist schon, dass sich viel mehr über Betreuungsplätze, Kindergrippen und so weiter sich unterhalten. Viel mehr darüber unterhalten wird, als ob es die nächste Rentenerhöhung gibt. Nee, aber deswegen sage halt ich. Aber deswegen sage ich ja, die Leute, die da wählen. Da musst du dich nicht drüber unterhalten, da musst du keinen Diskurs führen, weil. Deswegen sage ich ja, die Leute, die wählen, sind ja zum größten Teil Rentner, deswegen ist das Thema für sie uninteressant und deswegen wird auch auf politischer Ebene nicht darüber gesprochen. Was ist denn jetzt die Schlussfolgerung daraus? Wir haben keine. Also meine erste Frage, die ich noch irgendwie anbringen möchte, was ist denn mit dieser Generation Babyboom? Die wird was hat es geheißen, irgendwie 2038 oder was tritt die ins Rentenalter ein oder war das noch eher oder sind die da, weiß nicht, im Pflegealter, keine Ahnung. Aber wenn die mal, sag ich jetzt mal ganz blöd gesprochen, durch sind, dann müsstest du doch ein bedeutend ausgeglicheneres Verhältnis irgendwann wieder zwischen Jung und Alt haben, oder? Ja, das war doch auch in dem Artikel drin. Ich glaube, momentan ist das Verhältnis junger Mensch, der noch erwerbstätig ist, muss irgendwie 3,5 Rentner durchziehen und dann ab 2050 sind es nur noch 1,8. Mhm. Aus dem Kopf raus jetzt. Ich will es jetzt nicht beschreiben. Ich meine, das wäre so die Zahl gewesen. War es so oder war es umgekehrt? Das ist jetzt 1,8 sind und später 3. Der Jens schaut mal nach, glaube ich. Weiß nicht mehr genau. Heute finanzieren laut Statistischem Bundesamt rund 3 Erwerbsfähige einen über 64-Jährigen. Mhm. Im Jahre 2050 werden es nur noch 1,8 sein. Mhm. So. Also wird es schlimmer. Ja, natürlich. Ja. Schau mal, jede Frau bekommt heute irgendwie 1,3, 1,4 Kinder in Deutschland im Schnitt. Also wenn du jetzt mal hier Pärchenbildung, ja, so zwei Leute, 1,4 Kinder, funktioniert halt nicht. Die Frage ist, was machen wir daraus? Aber das heißt ja eigentlich, dass dieses generelle System niemals funktionieren kann. Das kann die all nur nach Florida und wenn du über 90 bist. Also das finde ich übrigens tatsächlich. Kennt ihr diesen Film, wo die Leute über 30 ihr Diamant in der Hand blinkt? Total geiler Film. Nee, das kenne ich nicht. Wo sie dann quasi in die nächste Stufe aufgehen sollen, aber eigentlich heißt es nur, dass sie werden umgebracht. Weil sie halt. Den kenne ich nicht. Nee, aber eigentlich ist es ja so eine Sache, die Leute werden zu alt. Eigentlich dieses System funktioniert ja nur, wenn du mehr Kinder generierst, als Alte da sind. Ja? Indem du den Alten ihre politische Stimme wegnimmst. Naja. Mit welcher Begründung denn? Erstens, das kannst du nicht machen. Mit welcher Begründung dürfen denn Einjährige nicht wählen? Naja. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Moment, die Einjährigen und Kinder, weil sie politisch nicht mündig sind. Aber ich kann nicht einem Hast du mal eine 95-jährige Frau im Altersheim demenzkrank? Ja, aber die 95-Jährige, die macht ja nicht die macht die ja nicht mehr der Rentner aus. Eben. Sondern die gehen ja ab 63 alles, was darüber ist. Möchtest du behaupten, dass deine Eltern nicht mündig sind? Also meine sind mündig, definitiv. Nein, natürlich sind meine Eltern mündig. Aber ich sag, nein, also aber man könnte doch. Also, es ist vielleicht jetzt ein etwas radikaler Vorschlag, aber. Nein, nur so leicht radikal. Also, dass man wirklich wir kappen die Demokratie genau hier, aber. Ja, ich meine, das macht man nach unten hin auch. Warum nicht nach oben? Aber das ist albern. Allein wirtschaftlich gesehen funktioniert das allein schon nicht, weil du musst ja immer mehr Kinder zeugen, damit du halt du brauchst 3 Erwerbstätige für einen Rentner. Das bedeutet, wenn du aber schon wieder 3 Kinder gezeugt hast, werden das 3 Das bedeutet, daraus musstest du 3 mal 3 9 erzeugen. Also funktioniert das ja eigentlich gar nicht von vornherein. Also eigentlich ist ja dieses ganze System von vornherein eigentlich schwachsinnig. Nein. Es sei denn, sie sterben früh, wie es früher war. Ja, das bedeutet, eigentlich musst du sozial. Eine höhere Sterblichkeit. Ja, eigentlich musst du sozialverträglich. Geht es eigentlich nur sozialverträglich, wenn Menschen früh verrecken. Das bedeutet, du wirst Rentner, gehst halt mit 60 in die Rente und bist spätestens mit 65, 70 bist du sozialverträgliches Frühableben. Ganz genau, sozialverträgliches Frühableben. Ich bin fürs Einführen. Ja, so jeder sollte wieder saufen und rauchen wie in den 60ern. Nee, stopp. Okay. Der Kai will was sagen. Ja, okay. Der ist hier ein bisschen im Nachteil, weil er auf der anderen Seite... Ja, Entschuldigung. Der kann uns nichts sonst hinschmeißen. Ja, jetzt muss ich mal kurz... Die Frage wäre doch viel mehr... muss man die Sozialsysteme und auch die Rente einfach umgestalten, dass es praktisch so läuft, dass man Privatvorsorge leistet oder halt eine kapitalbasierte Rente schwierig macht. Und ja, privat, ich weiß, heißt halt immer, Thema, das ist wie er ja momentan das Problem ist, die meisten privaten Renten funktionieren wieder nicht, weil die Zinsen am Arsch sind und eigentlich ist dein Geld nichts mehr wert. Also, dann kommt das wieder mit den Versicherungen gerade hinzu, ja. Du machst es ewig lang und dann kappen sie auf einmal und sagen, ja, dieses und jenes kriegt ja, und dann hast du wieder irgendwelche steuerlichen Unsicherheiten und sowas. Alles kompliziert. Deswegen. Was ist denn mit einem Vorschlag wie zum Beispiel, du kannst dir, sag jetzt mal, demokratische Stimmen, sagst du mal, erarbeiten. Erarbeiten. Und zwar, indem du, was weiß ich, zum Beispiel, du engagierst dich sozial, du machst bei, sag jetzt mal, gemeinnützigen Projekten mit, etc. Von mir aus auch, ganz blöd gesagt, du kriegst Kinderbonus, dass du für jedes Kind mit einer Stimme irgendwie jedes Kind, das du hast, mit einer Stimme zusätzlich stimmen darfst und so weiter. Das würde doch die Verhältnisse mal auch in eine ganz andere Richtung korrigieren. Also ich finde, nee, also das ist nicht das Problem, dass die Alten kümmern sich wenigstens um die Themen. Meiner Meinung nach ist es einfach nur ein Problem. Das entscheidend ist ja, wenn die Jungen sich nicht darum kümmern und sich nicht dafür interessieren, ist klar, dass die Alten natürlich Überhand haben in ihrem Interessensumfeld. Entscheidend ist, mach was und tu was, dann hört dir schon jemand zu. Aber das tut natürlich keiner, wenn er jung ist, weil erstens denkt er sich, oh, ich bin viel zu beschäftigt mit meinem eigenen Leben. Und der Rentner ist es halt in meisten Fällen nicht, sondern der ist halt beschäftigt, der kann sich halt den ganzen Tag mit sowas auseinandersetzen. Ja, ist ja so. Weil wenn du jung bist, dann musst du halt arbeiten, musst halt irgendwie ein Kind kriegen, musst für das Alter vorsorgen, musst irgendwie auch noch schauen, dass du irgendwie vielleicht irgendwann mal eine Immobilie finanzieren kannst und sonst irgendwas. Also hast du so viele Themen an den Hacken, dass du dich um die Politik definitiv nicht mehr scherst. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, das war früher auch nicht anders, aber wahrscheinlich war es im gewissen Bereich doch anders, weil du nämlich zum Beispiel, du hast halt diesen einen Verdiener, ein ernährter Haushalt. Ja. Und das kriegst du heute gar nicht mehr auf die Reihe. Und zum anderen muss man ja auch nochmal sagen, war man ja früher generell durch zwei Kriege in einer anderen Situation, dass halt einfach Ratzeputz wahnsinnig viele Menschen wegrasiert wurden. Das bedeutet, die jungen Menschen waren immer in der Überzahl. Ja, aber es sind schon hauptsächlich durch die Kriege doch auch junge Menschen weggeputzt worden. Ja, genau, aber die sind ja, das bedeutet, die jungen Menschen sind weggeputzt. Da gibt es ganz wenige Männer übrig. Ja, aber da waren ja die Rentner auch in der Überzahl. Nein. Ja, Rentner und Frauen. Nein, aber dann werden ja Kinder geboren. Das bedeutet, du hast es in den 50er, 60er Jahren hattest du immer mehr junge Menschen als alte Menschen, weil die alten Menschen waren ja zum Kriegszeit jung weggeputzt. Dann kriegen die übrig bleiben, vier Kinder, was damals nicht ungewöhnlich war. Also die meine Eltern hatten diverse Geschwister, die Eltern meiner Freundin hatten noch viel mehr Geschwister. Und insofern hast du viel mehr junge Leute als alte damals gehabt. 60er, aber 70, das ist ja 50er. Das ist ja trotzdem das Alter, auch also deine Eltern sind, glaube ich, sogar noch älter wie meine. Ja. Das ist ja gerade so die letzten Kriegsjahre, und die so auch auf die Welt gekommen sind. Ja, aber genau. Dieser ganz krasse Babyboom-Sprung, der war doch in den 60ern, glaube ich. Da wurde auf einmal alle irgendwie, weiß ich nicht, 15 Kinder gekriegt haben. 15 gleich? Ja, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Jedenfalls war es früher so, dass du eine andere Verteilung hattest. Du hattest weniger Alte und viel mehr Junge. Das ist jetzt euer Beitrag zur Gesellschaft. Das wird sich einfach nicht mehr ändern. Also wir werden das nicht mehr zurückdrehen können. Das geht nicht. Es sei denn, du führst es ein, dass irgendwann dein Diamant blinkt und dass du dann ableben musst. Und das Schöne in dem Film war, dass das nicht so, das war für alle, war das ein Fest. Das war total geil. Ja, und somit kannst du das gut verkaufen. So ein bisschen wie The Island, ihr dürft irgendwie in eine bessere Welt. Genau. Großlotterie. Und, ja, und einer hat das. Kriegen die Todesspritze. Genau. Und einer hat es dann kapiert und ist halt dann abgehauen. Ja, das ist tatsächlich wie The Island. Mhm. Naja, aber wie kannst du denn das Modell jetzt der Film grundsätzlich dann umdrehen? 60ern, glaube ich. Also, ich meine, das Grundproblem, worüber wir jetzt reden, ist, dass es zu viele Rentner im Gegensatz zu wenig Kinder gibt. Mhm. Und eigentlich, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt hier, was ist Huhn und was ist Ei? Liegt es im Endeffekt daran, dass wir zu wenig Kinder alle kriegen Und warum kriegen wir so wenig Kinder? Liegt es daran, weil wir keinen Bock haben oder weil es mit der Karriere nicht vereinbar ist oder weil es sich finanziell nicht lohnt oder weil weiß der Geier was? Und ist das vielleicht der Kasus Knaxus, wo du angreifen möchtest? Ja, ich glaube, das liegt schon viel daran, dass wir keinen Bock haben, weil wir halt heutzutage diese Entscheidungsfähigkeit haben. Früher hatte man die halt nicht. Kinder hat man halt bekommen und die waren halt da. Und heute sind halt Kinder ein besonderes Projekt. Die tust du dir halt irgendwann mal an, wenn du, ja, ist so. Die tust du dir halt irgendwann mal an, wenn du denkst, du bist jetzt soweit. Ich bin in meinem Beruf soweit angekommen. Ich bin persönlich mit mir selbst soweit angekommen, mit dem ganzen Scheiß, wie auch immer. Und dann kann ich es mir mal überlegen. Ich sehe das an meinen Schwestern. Die kämpfen ja da seit 15 Jahren mit diesen Problemen. Und das sieht man ja auch an vielen anderen Menschen, die kämpfen ja mit denselben Problemen. Du denkst halt immer, ich muss das und das und das und das und dann kann ich darüber nachdenken, dann vielleicht ein Kind. Ja, und früher war das halt einfach so, da ging es nicht anders. Ja. Du hattest halt einen Partner und dann ist es halt einfach irgendwann mal passiert. Das finde ich doch, dann war es da. Dass die halt mit gegen Sex entscheiden müssen. Oder so, ja, genau. Das ist also die Funktion der katholischen Kirche gewesen. Ach so. Schon mal überlegt, ich glaube, wenn du mal einen statistischen Zusammenhang zwischen Familie mit vielen Kindern und deren grundsätzlichen Katholifizierung erstellen würdest, dann würdest du eine ziemlich kongruente Überschneidungsfläche kriegen. Ja, kennt man auch bei Monty Python, der Film des Lebens oder wie heißt der? Der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens. Da gibt es ja auch eine der ersten Szenen, wo sie in diesem schottischen Slum da sind, ja. Ja. Wo die Katholiken schon 20 Kinder, die Frau ist schon wieder schwanger und dann macht sie auf einmal Flatsch, oh, schon wieder, als legst du den anderen. Ja, die Engländer, die ja eigentlich sehr, sehr evangelisch sind und dann machen sie sich natürlich lustig über die Katholiken, die 30 Kinder haben. Es war, sie nicht verhüten. Auf Bayern 3 war mal dieses unglaublich, aber war, wo sie immer so ganz seltsame Sachen irgendwie gesucht haben. Und da war eins dabei, wo sie ein Kind gesucht haben, das am 11.11. elf Jahre alt wird. Und das elfte Kind ist. Ja. Und dann haben sie auch gefunden und dann haben sie da mal, haben sie die Eltern interviewt und halt mit denen irgendwie geredet. Und da ist echt, also da bist du echt wirklich bei den Erzkatholiken irgendwie, das ist so richtig rausgetroffen, ja, der Herr hat uns diese vielen Kinder geschenkt und so. Und du denkst, Alter. Wo bist du hier gelandet? Ja. Ach, ist auch noch da. Ja, ja. Also die Jungs sind im Flow, du merkst es schon frei, ne? Ja, ja, geht einiges. Ja, gut. Ja, Entschuldigung, also. Das passt schon, das hört gut so. Dafür sitzen wir am Stammtisch. Ja. Ich würde doch gerne zum nächsten Thema überleiten. Das wäre. Es sei denn, jemand hat noch einen totalen Lösungsvorschlag. Nee, immer her damit. Ja. Fahrrad statt Dienstwagen, auch also wieder so ein klassischer Spiegel Online-Artikel gewesen. Und zwar soll es wohl tatsächlich fortschrittliche Unternehmen geben, die ihren Mitarbeitern anbieten, statt einem Dienstwagen im Leasingformat ein Fahrrad im Leasingformat zu dienen. Das lohnt sich aber wirtschaftlich nicht, oder? Fahrrad zu leasen, das ist einfach viel zu billig. Ja, kommt davon, wenn du so drei Fahrrad dir kaufst, ja. Romantenbike hast. Also ich meine, also das Klassische, ich habe ja früher auch mal ein Fahrzeug abgesetzt, je teurer das ist, desto besser ist es. Das ist das klassische Modell. Ja. Und ein Fahrrad ist eigentlich relativ günstig, deswegen lohnt sich das eigentlich nicht, das Leasing im Leasing abzusetzen. Ist zu billig. Ja, als Unternehmen. Wenn du singulär siehst, wenn du natürlich irgendwie sagst, ja, da kommt ja auch noch zusätzlich der Aspekt der Mitarbeiterfitness mit dazu oder so. Also ich zum Beispiel, ich würde von meinem Arbeitgeber sofort ein Fahrrad nehmen. Ihr habt ja auch diesen praktischen Fahrradständer auf dem Chefparkplatz. Ja. Aber, also ich habe ja auch Anspruch auf einen Dienstwagen. Das mache ich halt nicht, weil ich brauche kein Auto. Ja. Müsstest du den bezahlen? Nee, kriegst du den einfach gestellt. Nein, ich müsste die Leasingrate, das ist so eine vergünstigte Leasingrate, die muss ich zahlen und den geldwerten Vorteil entsprechend versteuern. Ja, genau. Das wäre schon bezahlbar für mich, ja, aber ich brauche das halt nicht. So, das ist für mich mehr Last, als ich hinterher habe. Okay. So. Ja, ich denke, der Aspekt, der ja dabei so einem Fahrrad hinzukommt für die Unternehmen, warum machen die das, ist natürlich auch, wird ja immer wieder propagiert, dass wenn die Mitarbeiter irgendwie ein bisschen Sport treiben, dass dann auch die Krankheitsfälle dramatisch zurückgehen und dass sie da einfach auch einen Anreiz haben. Mich würde mal interessieren, wie groß tatsächlich da die Korrelation ist, wie hoch die ist. Ja. Zwischen Sport treiben und weniger krank sein. Ja, und wie sich das tatsächlich auf Unternehmen auswirkt. Also bei uns in der Firma, weiß ich nicht, da wird schon viel für Mitarbeitergesundheit getan, im Sinne von, du kriegst irgendwie höhenverstellbare Schreibtische und... Aber Betriebssport gibt es bei euch nicht oder so? Und du meinst so à la Simpsons... Nee, keine Ahnung, ich meine das jetzt richtig ernsthaft. Die Folge? Ja, nein, es gibt keine Betriebssportgruppen bei uns in der Firma, keine offiziellen, sondern es ist wirklich so auf Mitarbeiter... Ebene selbst organisiert und was wir haben bei uns eine Kooperation mit einem Betriebssportgemeinschaft eines befreundeten Unternehmens, wo wir vergünstigte Mitgliedschaften haben können. War ich auch selber 2-3 Jahre lang drin. So. In der Showtanztruppe. Wie geht nochmal dieser Schlager? Die Schlager. Zuckerpuppe die aus der Showtanztruppe. Showtanztruppe. Bill Ramsey ist das, glaube ich. Okay. Ja, Bill Ramsey ist das, ja. Also ich würde es von einem anderen Aspekt sehen. Also ich sehe das ein, dass diese Dienstwagen in vielen Unternehmen wichtig sind, je nachdem, was du halt tust, ja, wenn du halt unterwegs sein musst, ja. Wie ein Freund von mir, der ist bei der Bayerischen Versicherungsgesellschaft, keine Ahnung, Kammer. Bayerische Versorgungskammer. Versorgungskammer, genau, das sind die Rentenversicherung für die ganzen öffentlichen Träger verarbeiten und so. Und von denen hat der Jens und ich mal zwei, haben wir mal im Haus gewohnt. Nee, das ist die Bayerische Versicherungskammer. Ja, ja, da gibt, aber also das ist nicht die Bayerische Versorgungskammer, wo wir gewohnt haben? Nein, Versicherungskammer. Ja, das sind unterschiedliche. Okay. Ja, aber also es ist, die sind miteinander, ist egal. Wie auch immer. Jedenfalls ist der halt viel unterwegs. Und da musste natürlich, also der braucht das halt oft. Mhm. Und das ist aber auch rein geschäftlich, also das kann er auch nicht privat benutzen, sondern und er fährt damit. Ach so, das ist ja dämlich. Nee, das will er halt auch so. Okay. Das versteuert das nicht. Genau, muss er auch kein Geld für den Vorteil zahlen. Genau. Ja. Also das ist halt der Teil, und da macht es auch Sinn. Aber für den anderen Bereich plädiere ich halt immer irgendwie so an die neue Generation. Also ich kenne das halt auch von also da gibt es so, sagen wir mal, so zwei Welten, eher aus der Startup-Richtung, in der ich mich halt auch bewege, da nenne ich das halt immer, also da gibt es halt die Grünen, die Schwarzen und die Weißen Unterschiede. Ich sag halt, CEO Today ist halt eher Single-Speed statt Turbo, also du fährst halt ein Single-Speed-Fahrrad anstatt halt einen Turbo-Porsche, aber da gibt es halt unterschiedliche Lager, da gibt es halt, es gibt halt viele so Startup-Typen, die halt irgendein Funding gemacht haben oder den ersten Exit geschafft haben. Die kaufen sich halt dann sofort irgendeinen Lamborghini oder sonst irgendwas und mit dem fahren sie dann in Berlin rauf und runter. Ja. Und es gibt halt die anderen, die ebenfalls erfolgreich sind, aber sich halt einfach irgendein cooles Fahrrad kaufen. Und das da auch davor schon hatten und damit rumfahren. Das ist eher so eine Lifestyle-Sache. Oder das ist halt einfach so eine Einstellungssache, wie du halt zu deinem Leben, also der Einstellung zum Leben. Ich glaube, und weil das halt junge Leute sind, die halt eine andere Einstellung zum Leben haben. Also das sieht man auch, dass dieses Auto als Statussymbol in der jüngeren Generation total an Wert verloren hat. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute mittlerweile, die einfach keinen Führerschein mehr machen. Oder den Führerschein erst mit Mitte 20, ja. Also das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass das Auto nicht mehr so ein Statussymbol ist, wie es früher war. Das ist so, du hast halt jetzt, viele, viele Möglichkeiten, dass du halt mal schnell an ein Auto rankommst. Du kannst eins mieten, du kannst halt irgendwie Carsharing machen und sonst irgendwas. Und es ist wichtiger, dass du halt irgendwie ein anständiges Smartphone, einen anständigen Laptop hast, weil mit dem kannst du halt irgendwie diese neuzeitigen Sachen erleben. Ja, das ist die neue Freiheit. Früher war es halt so, du brauchst halt ein Auto, damit du halt diese Freiheit erleben kannst, aber das Auto ist nicht mehr die Freiheit, weil mit dem Auto steckst du im Stau. Ja, das, die, ja gut, da muss man aber auch, Jungs, da muss man aber auch wieder ganz stark differenzieren zwischen Großstadt und Kleinstadt. Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Also, definitiv. Ich wohne jetzt in der Großstadt. Ich habe auch eigentlich den Großteil meines Lebens in der Großstadt gewohnt, aber jetzt wohne ich halt in der Kleinstadt. Und geschweige denn, wenn du auf dem Dorf wohnst. Ja, klar, da also ist es hier anders. Ohne Auto. Ja, aber vergiss es. Aber das ja, merkst du natürlich, du hast doch auch diese generelle, dass sich das Ganze immer mehr urbanisiert. Fahr mal durch Sachsen-Anhalt irgendwo durch, da sind ganze Landstriche ausgestorben, weil die Leute alle irgendwie nach Halle und nach Berlin und Leipzig und weiß der Geier wohin gezogen sind. Natürlich, je mehr Leute in die Großstadt ziehen, umso weniger interessant wird das Auto an sich natürlich. Klar. Ja. Also ich finde, in der Stadt Autofahren ist, also morgens zur Arbeit fahren, das ist unmöglich. Also ich würde das niemals machen. Das macht keinen Spaß. Das fängt ja schon mit dem Parkplatzsuche an. Ja, ja. Das ist ja schon ein Riesenstress. Ja. Aber in der Stadt arbeiten, wenn du keinen festen Parkplatz hast und wenn du außerhalb wohnst oder so, oder ist egal, wenn es nur 6 Kilometer sind, stehst du eigentlich nur im Stau. Die Frage ist halt immer, also schau, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich von mir daheim mir in die Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gut, bei dir ist es was anderes, weil du ich muss von der Stadt raus. Ich fahre Stadt aus jetzt und genau. ich muss zweimal umsteigen. Brauche ich mit dem Auto 20 Minuten, ja, ja. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauche ich eine Stunde. Nee, das verstehe ich. Also bei dir ist es total unterschiedlich, atypisch, weil du halt, also ich sag halt, ich spreche jetzt rein innerstädtisch. Wenn du in der Stadt wohnst, arbeitest, schwarz. Mir alle entgegenstehen. Das würde ich niemals machen. Bei dir ist es total richtig, du wohnst in der Stadt und ich kenne deinen Arbeitsplatz. Der ist echt scheiße gelegen. Also da musst du wirklich. Ja, nee, er ist wirklich. Du kam das gelegen noch hinterher. Ja. Der ist echt scheiße. Nee, also öffentlich den zu erreichen, ist wirklich ätzend. Also das kann man schon machen, aber mit dem Auto ist es deutlich angenehmer. Und da kann man auch parken, das ist kein Problem. Und insofern ist das der absolut logische Weg, das genauso zu machen. Also wenn ich hier, wo wir jetzt aufnehmen, arbeiten würde, dann würde ich im Leben nicht auf den Gedanken kommen, von mir daheim nach hierher im Auto zu fahren. Es sei denn, ich müsste gerade ein Klavier transportieren. Ich mache den Fehler jedes Jahr so einmal, ja, wo ich mir dann denke, sieht da jetzt ein bisschen nach Regen aus und die Busverbindung ist nicht ganz. Und die gut. Übergangsjacke ist gerade in der Wäsche. Ja, so. Es ist wirklich so, einmal im Jahr mache ich diesen dummen Fehler, dass ich innerhalb von München abends mit dem Auto unterwegs bin. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann an dem Zielort ankomme und mir denke, fuck, kein Parkplatz in Sicht. Mhm. Dann fällt es mir wieder ein, Stadt, ja. Dass es einen Grund gibt, in einer Großstadt nicht Auto zu fahren. Ja gut, du gehst natürlich von mir aus jetzt irgendwie super schick zum Essen und dann eierst du da im Abendkleid durch die U-Bahn. Sehe ich schon manchmal irgendwie eine Begründung dazu sagen, irgendwie das will ich nicht. Andererseits. Ja, aber dann würde ich mal ein Taxi nehmen, ja. Stimmt, das vielleicht auch. Ja. Ja. Also, ich finde nichts Schlimmeres, als in der Großstadt mit dem Auto unterwegs zu sein und ständig so diesen im Hinterkopf zu haben: Fuck, wo kriege ich einen Parkplatz, ja. Mhm. Aber Jens, du bist ja jetzt halt hier Carsharer. Wie ist das? Haben die spezielle Parkplätze? Hat jedes Carsharing-Unternehmen in jedem Stadtteil irgendwie, keine Ahnung, 30 Parkplätze gekauft, wo nur die stehen dürfen oder so? Nein. Das kommt auf die Stadt an. In München ist es nicht so. In München die Berlin habe ich es nämlich auch schon gesehen. Genau, in München gibt es explizite Carsharing-Parkplätze. In München ist es nicht so. In München gibt es Parkplätze, die Carsharing-Zentrale anmietet. Das sind aber keine so klassischen Parkplätze, die irgendwie an der Straße sind, sondern da gibt es halt irgendwie pro Stadtteil irgendwie, je nachdem, 4 bis 6 so ja, Standorte irgendwie in großen Tiefgaragen oder an großen Plätzen oder so. Unter der Donnersberger Brücke zum Beispiel ist ein großer Parkplatz von Stadtauto. Da kannst du aber nicht wirklich parken im Sinne von, ich habe hier ein Carsharing-Auto und ich parke jetzt an jedem dieser Parkplätze, sondern es ist im Grunde genommen nur die Homestation oder so Basisstation. Ja? Das heißt, dort bringst du dein Auto zurück. Okay. Du kannst jetzt nicht sagen, ich podcaste heute in Neuhausen und fahre mit dem Auto, was ich im Schwabinger Carsharing-Parkplatz nehme und parke das auf dem Neuhauser Carsharing-Parkplatz. Und fahr dann, wenn wir hier fertig sind, irgendwie damit wieder zurück. Es würde nicht gehen. Das heißt, ich hätte hier immer das gleiche Problem. Ich bin auf Parkplatzsuche, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Genau. Ich finde im Sommer aber ganz ehrlich, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu tuckern, also ich bin jetzt heute mit dem Fahrrad da, ich musste heute kein Bier transportieren, das heißt, es war, mein Equipment passt ganz gut in den Rucksack, ich bin jetzt hier in guten 20 Minuten hingefahren, also das, so lange brauche ich mit dem Bus auch. Am entspanntesten, ja. Ja, genau, das ist tatsächlich am entspanntesten. Und Kai, das ist, wie ist es denn in Limburg? Also bei jetzt gutem Wetter, fährst du da mit dem Fahrrad in die Arbeit? Nee, also ich fahre jeden Tag mit dem Auto, weil ich dann häufig doch nochmal von der Arbeit aus mit dem Auto dienstlich weg muss. Und der andere Punkt ist halt einfach, ich müsste halt da schon relativ steil bergan fahren und so weiter. Und ich käme halt einfach echt in Schwitzen. Und ich finde halt nichts Ätzenderes, als wenn du da mit dem Anzug, Krawatte, dann so halb angeschwitzt an der Arbeit ankommst. Ja. Also da bin ich einfach pingelig. Also bei uns gibt es ja eine Dusche in der Arbeit. Genau, wir sind ja auch auf einer neuen Bürosuche und ich will ja unbedingt eine Dusche drin haben. Das will ich unbedingt. Ja, ich hatte bei Siemens damals unheimlich viele Kollegen in Erlangen, die jeden Tag mit dem Fahrrad, auch bei Wind und Wetter, die haben sich dann teilweise so Reifen mit Spikes draufgezogen, die dann im Winter auch bei Schnee und Eis gefahren sind. Die haben sich dann eben auch immer umgezogen bzw. geduscht und die sind da teilweise einfache Strecke 35 Kilometer jeden Tag gefahren. Dein Vater, oder? Ja. Der ist doch früher auch immer. Mein Vater ist, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie lange hat er in Unterschleißheim gewohnt, kann ich nicht genau sagen, da war ich noch nicht geboren, aber sagen wir mal, 20 Jahre mindestens ist er jeden Tag von Unterschleißheim bis Frankfurter Ring ist das bis genau zum Frankfurter Ring gefahren. Das sind 12 Kilometer. Das langt nicht, das sind mindestens 17 Kilometer. Okay. Ja gut, von euch aus ist weniger 15 Kilometer, würde ich mal sagen. 15 Kilometer jeden Tag hin und zurück. Bei Wind und Wetter. Der ist eigentlich nur mit der S-Bahn gefahren, wenn es wirklich nicht anders ging. Also da musste so viel Eis auf der Straße sein, dass er nicht mehr treten konnte. Arbeitskollege von mir. Aber selbst wenn es geregnet hat, in Strömen. Ja. Was hat er gemacht? Ja, nehme ich meinen Umhang. Hat er immer gesagt, nehme ich meinen Umhang. Dann hat er dieses Ding über sich drüber gelegt. Dann sah sein Fahrrad aus wie ein Auto, weil es halt so ein komplett, es war wirklich so ein Komplett-Umhang fürs so ein Fahrrad. Poncho, ja, so ein oder was? Richtiger Poncho. Von den Ärmeln vorne bis hinten über alles. Und dann ist er losgefahren. Aber dein Vater hat doch jetzt keinen Anzug-Job gehabt, oder? Naja, also er hatte jetzt, also er hätte theoretisch, heute würde man einen Anzug tragen in seiner Position. Aber früher dadurch, mal so ein Blaumann. Er ist halt mitgewachsen, ja. Also er ist halt in der Zeit groß geworden. Da musstest du für gewisse Jobs halt nicht studiert haben, wenn du halt das nötige Know-how dir angelernt hattest, weil es gab halt keinen anderen, der es machen konnte. Und so ist er halt mitgewachsen, ist immer weiter gewachsen und insofern hat er natürlich auch nie einen Anzug getragen. Hat aber auch keine Interesse. Also ich würde es glaube ich sonst auch machen, wenn ich jetzt da nicht immer einen Anzug tragen müsste und so. Dann ja, was ist mit dem E-Bike? Ist das dann für dich, stellt sich jetzt auch nicht als Alternative, oder? Nee, nicht wirklich, weil ich dann doch häufig, wie gesagt, dann mit dem Auto gleich nochmal weiter muss. Und dann ist es halt einfach irgendwie dann nervt es halt, ja. Aber das ist ja genau der Aspekt, der auch in dem Artikel eben irgendwie angerissen wird, dass sie halt auch sagen, dass sie halt ein E-Bike haben, eben weil sie auch da teilweise da nicht so angeschwitzt in die Arbeit kommen wollen und mit dem E-Bike das eben ganz entspannt ist, auch mal eine längere Distanz zu fahren. Ja. Aber ich finde irgendwie E-Bike, das ist halt, meine Eltern haben E-Bikes, ja, okay, wenn ich Fahrrad fahre, dann will ich mich ja auch eigentlich körperlich anstrengen. Das mache ich ja auch unter anderem deshalb, ja. Und ja gut, dann, du fährst halt Fahrrad als Sport. Sport, ja. Ja. So, andere machen das halt als Fortbewegungsmittel. Mobilitätsoption. Ja. Also wir werden jetzt zum Beispiel am Samstag zum Deutschlandspiel da aufs Land rausfahren, ja, zu Karos Eltern. Dort die Tochter abgeben und dann zum Stadel fahren. Und der Bastel guckt schon so. Ja. Hä? Hab's doch irgendwie anders in Erinnerung. Ja. Genau, so das sind, ich glaube, 20 Kilometer. Und wir werden die Emilia in einen Kinderfahrradanhänger packen, hinter ein E-Bike. So, und da kannst du halt habt ihr ein E-Bike oder seid ihr irgendwo? Bei Stadtauto gibt es E-Bike-Sharing. Richtig, okay. Genau. Nicht schlecht. Gibt es die Mobilitätsoption E-Bike direkt bei uns um die Ecke. Genau. Neue Welt. Ja, ja. Das ist schon cool. So, und halt mit Fahrradanhänger 20 Kilometer kann man schon machen. Ist auch als Sport cool, eine coole Sache, aber wenn du halt irgendwie ja keinen Bock hast, irgendwie verschwitzt irgendwo anzukommen, dann nimmst du halt das E-Bike und ja, kannst dich auch noch einigermaßen sportlich fortbewegen. Ja, du musst ja auch nicht immer fetzen, also du kannst ja auch, dann fährst du halt mal so halb schnell. Ja, Kai, das ist jetzt dein Thema. Fahrradfahren ohne Fetzen geht nicht, oder? Nee, das ist schwierig, ja. Wie, du kannst nicht langsam fahren, oder? Ach, nee, ich kann viele Dinge nicht langsam, das ist so ein großes Problem. Ne? Also immer reintreten ohne Ende. Null oder eins. Ja. Ja. Das ist einzige Gas ist Vollgas. Genau. Jens kennt mich da schon genügend zu. Ja, okay. Also mit Kai mal eben bummeln. Ja, geht Speed nicht, bummeln. Speed bummeln. Das ist so wie bei einem türkischen Ehepaar. Mhm. Ja? Du läufst immer hinterher. Ja, okay. Du als, bist immer die Frau, weil du im Kai hinterher so, der Kai geht immer drei vor dir. Ja, ich meine, so großer Mann. Ja. Wie ist das beim Trinken? Da bist du auch immer mindestens zwei halbe hinterher. Ne? Absolut. Wenn es reicht. Guter Punkt. Wollen guter wir hier Punkt. Mal das nächste Bier aufmachen? Ja, können wir ja ich müsste nur mal kurz mein Glas ausspülen gehen, weil... ja, ja, machen wir das. Ich bin sofort wieder da. Gut. Also zweites Bier. Dann. Prost. Prost. Der goldene Drache im weißen in der weißen Flasche. Ja. Ist deutlich dunkler, oder? Oder liegt es einfach daran, dass dieser ist deutlich dunkler. Ist? Mhm. Also der goldene Drache, würde ich jetzt, wenn ich es nur hören würde, würde ich ein chinesisches Bier dahinter vermuten. Ja. Stimmt. Ich finde, es schmeckt schokoladig. Schokoladig? Ja. Nee, das finde ich noch gar nicht, oder? Doch. Doch, ich finde es auch. So ein bisschen Schokolade geht's, ja. Jetzt reden die schon wieder vom Essen. Aber ich muss sagen, es ist wieder nichts für mich. Also, du magst die starken, magst du nicht. Aber ich finde, es ist schon äußerst schokoladig. Aber ich habe mich heute halt schon mit den äußerst schokoladig mit den Pale Ales habe ich mich heute halt schon so ordentlich eingeschossen. Also, ja, das ist so. Je mehr du davon trinkst, desto mehr schmeckst du daraus. Ist das jetzt auch ein Pale Ale? Ich muss jetzt mal gerade auf der Flasche gucken. Ich glaube schon. Das ist halt Belgian Ale. Ja. Also für schokoladig langt es bei mir nicht, weil schokoladig muss irgendwie samtig weich sein und samtig weich ist dieses es Bier. Es ist auf jeden Fall obergärig, je nachdem wie viel Hopfen da. Also Golden Trag, ich guck mal gerade. Mm. Golden Trag. Naja, aber ich find's okay. Also es ist a Dark Brown Triple Ale, sagt globalbeer.com. Das sind ja diese Triple Beers, das ist doch irgendwie auch sowas, so ein spezielles Ding von diesen belgischen Biere, Triple. Ich weiß nicht genau, für was das steht. Triple? Wahrscheinlich irgendwas dreifach. Ja, irgendwas, aber wir schreiben, Golden Trag balances a natural malt toffee-like sweetness, das ist ja das, was der Joe meint, mit dem schokoladig, karamellig, with a mellow happiness and some hoppy accents. Mhm. Mellow happiness. Ja. Alles klar. Also ich finde ja den Begriff, das schreiben sie ja auch, Barley Wine, also was ist Barley? Weizenwein. Nee, Barley ist nicht Weizen. Hefe, Barley. Gerste, genau. Gerstenwein. Gerstensaft. Ja, finde ich, stimmt. Also irgendwie so 10,5%, das ist, ich weiß nicht, das ist mir zu heftig, ja. Ich werde es jetzt wieder stehen lassen, ja. Zum Probieren ist okay, aber trinken, nee. Der lässt das ganze Bier stehen. Ich mach mir jetzt ein leckeres Kontrastbier auf. Störtebeker Atlantic Ale. Verrückt. Jungs, das ist so geil. Du hast hier drei Leute kopfschüttelnd. Das ist ja, also das ist ja. Und jetzt trinkt er auch noch was wir gar nicht mal hier zur Verfügung haben. Ja, wir Störtebeker haben wir doch schon mal getrunken. Aber nicht das, oder? Ich glaube, das Atlantic Ale nicht. Müssten wir jetzt nochmal in unserem Archiv nachschauen. Wir haben auf jeden Fall Störtebeker getrunken. Also Störtebeker haben wir getrunken. Das haben wir nämlich mal von einem Hörer geschickt bekommen, genau. Genau, von einem Podcast-Hörer. Ach, das waren noch Zeiten. Ah, da haben wir noch. Als wir noch Hörerbier geschickt bekommen haben. Als wir noch Geschenke bekommen haben. Ja. Von Störtebeker wusste, dass der Norden rockt und hat mit seinem Kahn hier gleich angedockt. Genau. Frei nach hier Nordy by Nature. Genau, fettes Nordisch Brot. Nordisch by Nature, fettes Brot, ja. Also nee, aber das ist, hatte ich dem Jens schon geschrieben, das müssen wir demnächst auch mal im Podcast verkosten. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Sehr gern. War Störtebeke nicht der, der ohne Kopf irgendwie? Der ist ohne Kopf und seine Augen. Was sagt das, über die Leute, die Störtebeker Bier trinken? Sind die dann hinterher auch kopflos unterwegs, oder? Absolut. Naja, bei mir ist ja, Bastel, du musst verstehen, bei mir ist ja das Störtebeker, also das finde ich jetzt echt ein gutes Bier. Das ist auch jetzt, wenn ich es gerade trinke, das ist so schön frisch und lecker. Aber bei mir ist das ja eher so aus der Not geboren, weil es einfach hier in Hessen Biernotstand ist, ja. Da aus ist das Biernotstand halt, heraus. Könnte aber einen Werbeslogan wählen. Willst du Bier schön frisch und lecker, mach es auf das Störtebeker. Becker, hey, Bastel hier, alter Poet, ja. Nee. Immer schön am Reimen. Jo. Oh Gott. Jetzt kommt's. Oh. Das Störtebeker. Jetzt ist er wieder wach. Oh. Das ist dieser Liegestuhl hier. Ist alles drin geblieben? Ja. Außer der Schaum, der ist in der Nase. Ich wollte den Zustand der Nase fragen. Ich wollte dir ja einen besseren Stuhl anbieten. Ja, wollen wir mal weiter in unsere Agenda gehen? Ja. Der nächste Punkt heißt Traditionsunternehmen im Umbruch. Siemens, Osram, neue Strategien und weniger Personal. Die Lufthansa haben wir auch noch hier gesehen und erlebt, die in den vergangenen Tagen und Wochen Stellenabbau und Gewinnmaximierung betreibt. Ist es Gewinnmaximierung? Weiß ich noch nicht. Ja, letztendlich sind die alle jedes Unternehmen ist auf aber halt nicht so rentabel, wie sie sich das gerne vorstellen würden. Naja, haben sie eine Chance? Also ich meine, das sind börsennotierte Unternehmen. Also die machen ja nicht nur Gewinnoptimierung für sich selber, sondern auch für die Aktionäre, oder? Ja, ich glaube, wenn wir jetzt den Fall der Lufthansa nehmen, dann muss man einfach sehen, dass die verdammt sind dazu, effizienter zu werden, weil einfach der Druck von den Airlines aus dem Mittleren Osten und aus Asien extrem zunimmt und denen wirklich extrem Passagiere wegnimmt. Und die haben, gerade der Mittlere Osten hat natürlich den Vorteil, dass die alle staatssubventioniert sind, auch wenn die immer zum Beispiel Emirates sagt, das werden sie nicht, aber das kann mir keiner erzählen, ja. Und, aber haben das nicht Siemens und die anderen auch dasselbe Problem, dass halt mittlerweile einfach der Druck durch die Unternehmen aus anderen Ländern einfach höher ist, als früher war, gut. Dass sie halt jetzt merken, irgendwie so wie wir früher gearbeitet haben, funktioniert es einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr dieselbe Zeit wie damals in den 60ern. Ich würde gar nicht so weit zurückgehen, weil letztendlich kann man das nicht vergleichen. Ja, eben kann man nicht. Aber sie leben ja oft teilweise irgendwie noch in anderen Zeiten. Nee, glaube ich nicht. Wenn du dir mal anhörst, Strategien. Wieso die alten Haudegen in so großen Konzernen über ihre alten Konzerne reden, dann sagen eigentlich alle, ach, früher war das alles anders. Früher waren wir noch ein Konzern oder ein Unternehmen, das war von Ingenieuren geleitet, da hatte man noch technischen Sachverstand. Heute sind das alles Manager und BWLer und da geht es nur um Zahlen und Netzwerke und tralala. Da ja, ein Stück weit ist es aber auch so. Interessiert oder? Das Produkt gar nicht mehr. Ein Stück weit ist es doch so. Also ich merke es doch bei mir in der Branche, da entscheiden nicht irgendwie die Leute, die sich auskennen, ob irgendwas bei uns gedruckt wird, weil wir als Druckerei gut sind, weil wir uns auf den Bereich spezialisiert haben oder sonst was, sondern da macht es das Controlling und sagt, hier, das sind die billigsten, da gehen wir hin, ob die gut sind oder nicht, interessiert die doch überhaupt nicht. Ja, ich glaube halt einfach, dass insgesamt halt der Wettbewerb durch die Wettbewerb Globalisierung natürlich in vielen Bereichen extrem gestiegen ist. Und ich ich finde halt gerade bei so einem Unternehmen wie Siemens, das halt unheimlich breit aufgestellt ist, also das ja eigentlich quasi alle Wirtschaftsbereiche versucht, irgendwie unter ein Dach zu bringen, da hast du halt schnell das Problem, dass du technologisch schnell in einer Sparte landest, die halt nicht mehr innovativ ist oder nicht mehr viel innovativer sein kann. Und dann bist du eigentlich nur noch ein MeToo-Hersteller wie viele andere und da zählt nur noch der Preis. Mhm. Und da hast du halt als Unternehmen wie Siemens riesige Probleme, weil du halt den Preisdruck nicht standhalten kannst. Es gibt immer einen, der es billiger macht. Ja, und dadurch, dass du halt irgendwie in Deutschland stationiert bist und halt gewisse, du hast halt die Gewerkschaften irgendwie und sonst irgendwas und dann hast du halt irgendwie auch einen Kostendruck irgendwie auf Seiten der Personalgehälter und sonstiges. Und das schaffst du halt dann einfach nicht. Und dann hast du halt irgendwie auch noch einen Standard, den du halt halten willst an deine Technologie und deine Produkte. Und dann funktioniert es halt nicht mehr. Und das hat man ja schon viel gesehen, irgendwie bei kleineren Unternehmen wie, sagen wir mal, AEG gibt es eigentlich nur noch als Marke, Grundig gibt es nur noch als Marke, Löwe gibt es nur noch als Marke, der ganze Kram ist halt alles weg. Gibt es auch nicht mehr, echt, es gibt es nicht mehr. Ja, als Marke schon gibt es das alles noch, aber das ist halt alles nicht mehr halt diese Unternehmen, die halt hier produziert haben und sonst was gemacht haben, also, weil du halt da keine Chance mehr hast. Und diese Traditionsunternehmen, die versuchen sich ja schon lange irgendwie neu zu erfinden. Ja? Siemens hat halt Osram ausgegliedert, weil das halt für sie auch nicht mehr irgendwie das Ding ist, was sie halt unter ihrem eigenen Dach schaffen. Du kannst aber auch nicht alles unter dem. Also Nokia hat früher, glaube ich, Gummistiefel auch noch. Machen die immer noch. Machen die immer noch. Der Punkt ist, ich denke, der Punkt ist, der Punkt ist, der Punkt ist, nein, der Punkt ist ja einfach der Ansatz. Also wenn du, wie versteht sich ein Konzern wie Siemens oder GE, sehen die sich eher als eine Holding, die praktisch verschiedene Unternehmensbereiche haben, die mehr oder weniger autark agieren und wo kein großes Dach drüber gestolpert wird, das alles kontrollieren will. Ja? Mhm. Das war leider der Ansatz bei Siemens in den letzten Jahren. Ja? Dann ist natürlich das Problem, dass die Wettbewerbsfähigkeit so ein bisschen flöten geht, weil der ganze Wasserkopf halt an Overhead-Kosten mitgetragen werden muss und das steigert die Kosten ungemein. Oder sage ich halt, ich habe halt das relativ, bin halt einfach nur so eine Finanzverwaltung oben drüber und die eigenen Bereiche machen das mehr oder weniger eigenständig. Ja. Gut, ich kenne ja jetzt den Siemens-Konzern relativ gut, weil ich da ja viele, viele Jahre gearbeitet habe und da immer noch Kontakte habe. Da ist natürlich jetzt gerade viel im Umbruch. Ich sag mal, das ganze Thema Osram, das war schon immer mehr oder weniger autark. Deshalb war das, denke ich, auch der richtige Schritt, das auszugliedern. Und ja, was jetzt ja durch die Medien geht jeden Tag, ist ja das Thema Übernahmeangebot an Alstom, jetzt gemeinsam mit MHI gegen die GE. Da sieht man eigentlich, dass Siemens ist da eigentlich für so einen großen Konzern immer noch ganz gut aufgestellt. Und Alstom bildet halt so das Negativbeispiel. Aber sie versuchen ja eigentlich 12.000 Stellen in ihrem Unternehmen loszuwerden. Ich meine, das ist ja schon eine Riesennummer. Naja, also man muss aber das ist relativieren, ja. Das sind noch nicht mal 5% von der Belegschaft. Das ist klar. So insgesamt ist es schon, also das bedeutet schon, dass ein riesiger Teil in ihrem Unternehmen nicht mehr funktioniert. Das ist, glaube ich, hauptsächlich geschuldet, dass die zweite Management-Ebene wegfallen soll, oder? Ja, genau. Du musst jetzt sehen, bei Siemens war es ja jetzt so, in der Zeit von dem Löscher wurde praktisch diese Sektorstruktur eingeführt. Es gab 4 Sektoren und dann haben die in jedem Sektor einen riesen Wasserkopf aufgebaut mit Management und eigenständig und so weiter. Mhm. Und jetzt geht es wieder zurück zur Division, so wie es früher war. Weil das Interessante ist, der Käse, der jetzige CEO, der war der Strategievorstand unter dem von Pira und hatte das damals alles entwickelt, was der von Pira durchgesetzt hat, und darauf geht es jetzt eigentlich wieder zurück, und dann sind natürlich viele Stellen obsolet, ja, die ganzen CEOs und Länderchefs und so weiter, das ist jetzt alles wieder weg, und das sind viele Stellen, die da flöten gehen, ja, und Stabsstellen halt, ja. Also ich glaube, weniger so Stellen wirklich im Engineering oder wirklich im Kerngeschäft. Ja. Aber bei 12.000, also dann trifft es schon viel Bürokratie und versuchen das doch trotzdem, glaube ich, ohne die schönen betriebsbedingten Kündigungen irgendwie. Ja, klar. Ja, 12.000 ist ja weltweit. Eben. Und in Deutschland werden sie es halt hauptsächlich durch Verrentung und Versetzung und so weiter machen, ja. Aber das heißt, also, sie haben halt da schon eigentlich relativ viel, also strategisch haben sie dann in den letzten 5 Jahren viel falsch gemacht, wenn sie halt jetzt irgendwie eine komplette Kehrtwende machen von der letzten Strategie. Ja, Strategie nicht, was die Produkte betrifft, sondern was die Unternehmensstruktur betrifft. Ja, aber das ist halt bei Siemens halt auch immer ein Wandel. Da wird immer alle 10 Jahre oder alle 5 Jahre wird halt eine neue Sau durchs Dorf getrieben, die vor 20 Jahren schon mal da waren. Ich weiß nicht, das ist halt auch so eine Krankheit von Großkonzernen, glaube ich, ja. Um die du da nicht drum rumkommst. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie funktioniert eigentlich so ein Konzern? Im Grunde genommen funktioniert ein Konzern ähnlich, wie es der Kai vorhin kurz beschrieben hat, als Holding. Ja? Also häufig als Holding. Hm. Und zwar nicht nur, wenn es tatsächlich eine Holding ist, sondern es gibt halt einfach viele, sag ich mal, kleine so Filterblasen in so Konzernen. Ja? Hm. Und diese Filterblasen und diese unabhängigen und nur relativ wenig mit Verbindungen existierenden kleinen Abteilungen, die versuchen im Laufe der Zeit ihre Daseinsberechtigung zu erweitern. Mhm. Ja? Und machen dann teilweise wirklich absurde Sachen. Also bei uns mit einer Firma von, keine Ahnung, 22.000 Leuten weltweit, ist es echt so, da führen Abteilungen wirklich ein autarkes Leben und bieten dann Dienstleistungen an, die eigentlich jemand anderes machen würde, aber in ihren Augen nicht gut macht. Und deswegen bauen sie es selber irgendwie auf, bauen dann über 4, 5, 6 Jahre irgendwie da IT-Ressourcen auf und stellen Leute ein, die irgendwas Bestimmtes können. Und dann braucht es einfach alle paar Jahre oder Jahrzehnte einfach mal so einen Cut, wo man dann sagt, so, Leute, jetzt ist mal genug mit eurem irgendwie eigenständigen Leben, ja, und jetzt fahren wir das einfach mal zurück in bestimmten Bereichen. Und also mehr Diktatur. Nee, es ist mehr so ein, ich würde eher sagen, so ein evolutionärer Korrekturmechanismus. Ja, ja, aber der wird ja, nicht von einer Natur gemacht, sondern nee, der wird so ja von der Geschäftsführung. Insofern ist es schon eine Diktatur, die vorschreibt, so funktioniert jedes Unternehmen. Ist ja, so. Aber das ist ja, das bedeutet ja, also eigentlich sagt irgendwann, also deswegen wie bei Siemens, es gibt eine neue Unternehmensführung und die sagt, wir machen jetzt alles anders. Ja, die müssen ja auch, also ich kann mich doch, ich kann nicht sagen, ich bin eine neue Unternehmensführung und mache alles weiter, so wie es bisher war. Da habe ich ja sofort meine Daseinsberechtigung verloren, oder? Muss ja in irgendeiner Art und Weise. Ja, meistens kommt ja eine neue Unternehmensführung deswegen, weil ja irgendwas schiefgelaufen ist. Die kommt ja aber aber das, was der Jens eben angesprochen hat, dass man da so einen Cut machen muss und dass man dann Stellen abbaut und so weiter, das habe ich ja auch bei uns sehr stark beobachtet, teilweise auch in den Bereichen, wo ich tätig war. Letztlich so ein Manager, und da kommen wir ja nachher auch noch auf das Thema, haben wir ja noch ein weiteres Thema in dem Zusammenhang, der definiert sich darüber, dass er Macht hat, bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann Geld nicht mehr das Entscheidende ist, wenn du in gewissen Gehaltsebenen dich bewegst. Und Macht bedeutet im Konzern letztlich immer Personal. Ja, also wer mehr Leute unter sich hat, der ist mächtiger, in Anführungszeichen. Oder häufig ist es so, kam das bei mir zumindest so an. Das heißt, die verschiedenen Manager im Unternehmen, die horten halt immer mehr Leute und schaffen neue Stellen und so weiter, weil sie dadurch ihre eigene Position im Unternehmen praktisch aufwerten. Und dadurch entstehen halt meiner Meinung nach viele, viele Stellen, insbesondere so Stabsstellen, und die es einfach nicht braucht. Und das ist das dann, wenn dann irgendwann mal dann wieder gesagt wird, oh, wir müssen mal unsere Strategie ändern und jetzt holen wir mal eine Unternehmensberatung ins Haus oder sonst irgendwas, die dann als erstes gestrichen werden. Ja, weil ich hatte auch oft den Eindruck, dass wir da Leute sitzen hatten, die hatten dann irgendeinen Titel, ja, wo dich gefragt hast, was machen die den ganzen Tag, ja? Also produktiv kommt da nichts bei rum, ja? Hey. Ich auch gedacht habe, ob du da bist oder nicht, Das ist mein Job. Was macht der denn da eigentlich? Also der Jens wäre so ein Kandidat bei Siemens, der unter einer von den 12.000 ist, oder wie? Absolut. Echt? Okay. Ja, aber dann ist doch auch scheiße, oder? Wenn das passiert. Weil das sind ja Menschen, ganz normale Menschen, die einen Job haben, die eine Familie haben, spekuliert er doch, dass er mit 35 früh verrentet wird. Nein, aber das ist doch eigentlich scheiße, oder? Wenn dann so ein Unternehmen sagt, naja, es tut mir leid, dass ich dich eingestellt habe. Ich hab gedacht, ich brauche dich, aber eigentlich brauche ich dich gar nicht. Und nein, ich würde da ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Metaebene gehen. Weil was... Bitte. Also meine Erfahrung ist wirklich, dass sich in stabilen Systemen nichts ändert. Ja? Änderung findet meines Erachtens immer so ein bisschen oder kann nur stattfinden in chaotischen Zuständen. Das ist also ich sehe das wirklich bei uns im Unternehmen, ist das ganz krass. Na klar, wir sind irgendwie versicherungsnah, ja. Das heißt, Veränderung ist da so ein ganz Pfui-Wort, ja. Bäh, gibt's nicht. Konservativ hoch 3. vielleicht ist es bei uns auch ganz extrem, aber letztendlich, wann ändert man sein Verhalten, wenn man mit irgendetwas scheitert? Ja? Mhm. Also aus dem Chaos heraus, aus dem, irgendwas ist schiefgelaufen, ich muss jetzt halt gucken, dass ich irgendwas, dass ich mein Verhalten anpasse. So. Und in so Unternehmen, wo es halt läuft und ja, so, ja, da hat man sich schön gemütlich gemacht, man kennt seine Kollegen und man findet irgendwie alles ganz knorke und schön und gut und ach, hier mal was Neues und da so. Aber richtig ändern tut sich da halt nichts, wenn es gut läuft. Und ich glaube, dass diese ja, Änderungsprozesse wirklich notwendig sind, um Unternehmen dazu zu bringen, weiterzudenken, sich fortzuentwickeln. Und wenn man das halt als Unternehmen nicht schafft, diese Änderungsprozesse in die Unternehmenskultur einzubauen, ja, im Sinne von, wir verstehen uns wirklich hier als Gemeinschaft, die tagtäglich ihr Tun hinterfragt, dann kommst du halt an den Punkt, dass du, ja, wie bei Siemens, Lufthansa oder keine Ahnung, wie es bei sonstigen Unternehmen halt auch ist, dass du halt einfach alle paar Jahre mit so einem Jobcut oder Strategiewechsel daherkommen musst, um einfach aus der eigenen Gemütlichkeit herausgestoßen zu werden. Da bin ich fest von überzeugt. Ich will das überhaupt nicht gutheißen. Ja? Ich finde das total bescheuert. Mhm. Aber meine alltägliche Erfahrung ist wirklich, man macht es sich halt einfach unglaublich gerne gemütlich. Mhm. Das ist eine ganz normale menschliche Eigenschaft. Und man neigt einfach dazu, nicht das Mögliche zu machen, sondern das Nötige. Mhm. Und das ist halt einfach für Unternehmen, kann das tödlich sein. Aber da plädierst du ja komplett für diese ganzen Unternehmensberatungen, die ja genau versuchen, das zu tun. Die haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich bin da überhaupt kein Freund davon. Ja? Ich finde das total bescheuert. Mhm. Ich frage mich immer, warum schafft man das als Geschäftsführung oder als Vorstand oder als Leiter eines Unternehmens nicht, Innovation und Wandlung und Weiterentwicklung irgendwie Teil einer Unternehmenskultur werden zu lassen. Ja? Mhm. Also ich finde, die erfolgreichen Unternehmen, die schaffen das auch. Ich meine, guck dir Apple an. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass bei Apple die Unternehmenskultur so wahnsinnig toll ist. Aber sie führt zumindest dazu, dass die sich immer wieder hinterfragen, ohne dass die hier tausende von Leute rausschmeißen. Mhm. Ja, der Punkt ist ja der, also warum der Hauptgrund, warum Unternehmensberatungen eigentlich ins Haus kommen, ist gar nicht, damit dir ein Unternehmensberater sagt, was du zu tun hast. Das wissen die Unternehmen. Nee, als Legitimation. Ja, klar, genau, es wird rein zur Legitimation genutzt, damit du einfach sagen kannst, hey, wir haben das ja nicht gesagt, guck dir mal an, da kommt ein Externer von draußen, der sich das neutral anschaut und der sagt das. Ja. Das ist der einzige Grund. Ja. Aber also man sieht auf jeden Fall, dass diese großen Unternehmen sich halt über die Jahre kaum gewandelt haben oder halt auf jeden Fall irgendwie sich, ich meine, weil es natürlich, weil sie auch bequem sind. Also sie haben, was heißt bequem sind, aber ich glaube, je größer du als Unternehmen bist, umso langsamer behäbiger kannst du dich einfach wandeln. Das ist wie so ein Tanker. Aber man merkt irgendwie, sie versuchen es jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich, weil sie denken, weil sie müssen. Ja, also was ich auch so ein Punkt finde, weil das hier vorher auch bei den Fluglinien schon nochmal angesprochen worden ist, dass andere Fluglinien zum Beispiel Wettbewerbsvorteile dann haben, weil sie irgendwie staatliche Subventionen oder was kriegen. Ja, gut. Jetzt stellt sich natürlich schon auch die Frage, ob man das bei, sag jetzt mal, bei Großunternehmen in Deutschland auch machen sollte oder nicht. Und was die Konsequenz irgendwie daraus ist, ob durch, sag jetzt mal, wenn ich da staatliche Subventionen reinstecke, ob dann nicht vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise dann, sag jetzt mal, Gewinn für den Staat daraus wieder abfließt. Ja, letztlich ist das ja nichts anderes als das, was Frankreich zum größten Teil praktiziert. Die Situation, die jetzt bei Alstom vorherrscht, die war schon mal ähnlich da Anfang der Nullerjahre, also 2002, 2003, wollte Siemens schon mal komplett Alstom übernehmen. Und dann hat der französische Staat da interveniert und hat gesagt, nichts gibt's. Und dann hat Siemens nur einen kleinen Teil der Gasturbinen-Sparte übernommen, also das, was sie jetzt in Summe übernehmen wollen. Und in Deutschland ist es halt einfach nicht ausgeprägt, dass der Staat sich wirklich an Unternehmen beteiligt, außer halt vielleicht noch an denen, die mal Staatsunternehmen waren. Ja, aber in Frankreich ist das ein ganz anderes Thema. Du siehst ja auch, dass da die Politik ganz stark am Drücker ist. Ja, da trifft sich der Konzernvorstand nicht mit dem anderen Konzernvorstand, sondern mit dem Wirtschaftsminister und mit dem Präsidenten. Ja, also ja, aber kannst du dir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Aber ist da nicht auch eine andere persönliche Kultur irgendwo dahinter? Also in Deutschland habe ich jetzt persönlich das Gefühl, du versuchst halt immer Kosten auf den Staat abzuschieben und Gewinne in die eigene Tasche. Und wenn das, ich bin jetzt nicht so über das französische System in informiert, aber wenn das da einfach grundsätzlich schon das Grundverständnis ein anderes ist, dann wundert mich das nicht, dass da der Staat viel mehr an Beteiligung interessiert ist. Ja, ich bin da auch nicht so vertraut mit, ja, wie das in Frankreich genau läuft. Nur ist es da halt, spielt der Staat eben eine größere Rolle, weil in Deutschland könntest du dir gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, jetzt würde Siemens wäre in der oder Mercedes, ja, wäre jetzt in der Situation, Mercedes würde jetzt irgendwie von Toyota übernommen werden. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, dass dann da die Merkel die Verhandlungen führen würde? Also ich weiß es nicht, vielleicht verschätze ich mich da auch. Also in der Krisenzeit wissen wir ja noch, da wurde ja doch dann bei den ein oder anderen Sachen, wir wissen ja noch, wie damals der Schröder Holzmann gesagt hat, der ist gerettet, Holzmann ist gerettet und den Kram. Also der Staat springt ja schon ein. Und seit Jahrzehnten wird ja eigentlich der ganze Kohlebergbausektor wird ja eigentlich nur über staatliche Subventionen hochgehalten. Die Kultur im Allgemeinen gut, aber das finde ich in Ordnung, weil Kultur würde sonst sowieso nicht funktionieren, weil die Kultur ja auch nicht wirtschaftlich getrieben ist. Insofern gibt es bei uns in Deutschland natürlich genauso viele Zweige, die eigentlich nur durch die staatliche Subventionierung funktionieren. Es gibt aber auch genügend also Sachen, wo du wahrscheinlich, wenn du 100 Leute fragst, kriegst du 100 Meinungen, was für Konzerne eigentlich rückblickend verstaatlicht gehören oder auch nicht. Mhm. Also die Frage ist halt auch bei so wirklich gesellschaftswichtigen Zweigen, angefangen von vielleicht der Bahn über irgendwelche solche Sachen. Energietransportunternehmen und so weiter und so fort, ob das nicht in staatliche Hand gehört oder nicht. Auf jeden Fall. Also das finde ich immer so, das ist wie sollte, also ich stelle ja immer in Frage, was ist das größte Problem einer privaten Krankenversicherung? Sie muss wirtschaftlich arbeiten. Ja? Ja. Und das ist einfach der falsche Weg, weil sie arbeitet mit deiner Gesundheit und sie verdient nicht daran, wenn sie viel für dich tut, ja, sondern sie verdient daran, wenn du viel bezahlst und sie dir wenig gibt. Das ist wie mit Medikamenten. Am meisten verdienst du an einem Medikament, das du immer brauchst, nicht an einem Medikament, das dich gesund macht. Ja, genau. Das ist genau der Punkt an solchen Sachen. Also es gibt halt bestimmte Sachen, die sollten nicht wirtschaftlich getrieben sein, weil das ist einfach nicht, also das ist kontraproduktiv des ganzen Systems. Anekdotisch, wo wir gerade bei Philipp Holzmann waren. Philipp Holzmann ist ja 2002 tatsächlich dann letztendlich pleite gegangen. Ich habe gerade eine Geschäftsanzeige über die Insolvenzversteigerung von Philipp Holzmann gefunden. Mhm. Dort wurden in der Aschauer Straße 21 in München verkauft 2000 Positionen, unter anderem ca. 40 Kräne, 500 Container, 800 Anschlusskästen, Schalungen, Gerüste, Baumaschinen, Werkstattausrüstung, Holzbearbeitungsmaschinen, Alter. Büroausstattung, Fuhrpark. Warum waren wir da nicht? Also ich hätte gerne so einen Container gehabt. Ich hätte gerne einen Kran. Ja. Also Jungs, jetzt muss ich ja mal ich kurz kaufen. Einhaken. Und du hättest auch gerne einen Container. Eine kleine Anekdote erzählen. Ich war letzte Woche Samstag mit meinem Bruder und meinem Vater, das hat mir dem zum 60. geschenkt, auf so einem Männerspielplatz. Geil. Oder Bagger, Kran, ja. Quad und so weiter fahren kannst. Und danach ging es in die Playboy-Mansion, in die Grotte. Ja. Aber Jungs, ich sag euch, einmal Hasenbürzel schnüffeln. Richtig fets, ja. Was habt ihr da Unimog gemacht? Fahren, ja. Also das komplette Programm, alles gemacht, ja. Das hat es bei uns ums Eck auch gegeben. Radlader. Echt? Super. Was gibt's da alles dann so? Also so gibt's. Also was haben wir gemacht? Wir sind so Crosskart gefahren, wir sind Quad gefahren, wir sind so ein riesen Bagger, der vorne so eine Schaufel hat, wo eine Tonne Erde reinpasst, bin ich gefahren oder gebaggert. Das war echt da Unimog sind wir gefahren, Jeep sind wir gefahren, geil. So ein Radlader sind wir gefahren, so ein Schaufelradlader, Traktor, also alles mögliche. Es ist sauteuer gewesen, aber es hat echt tierisch Spaß gemacht, ja. Wir haben bei unseren Eltern den Garten umgegraben und hatten so einen Mini-Bagger und selbst der hat ja schon Spaß gemacht. Mhm. Ja, nur genauso einen haben wir auch gesucht und haben das also auch gefahren. Ich glaube, ich würde da drauf aber so einen, den kannst du ja leihen, aber ich glaube, dann würde ich immer den Experten das machen lassen, weil du hast ja da so schnell das Haus demoliert oder sowas. Ja. Also wenn du da mal falsch fährst, ja. Oh also, das ist schon so. Okay, gewisser Prozentsatz an Grundtalent ist natürlich vorausgesetzt. Ja gut, aber ganz ehrlich, du hast dich da so schnell vertan, ja. Mhm. Also das hast es schnell drauf, aber vertan. Klassisches Akademiker-Problem mit Maschinen. Ja, vor allem mit was für einer Geschwindigkeit die Profis das halt auch machen, ist halt auch interessant, ja. Ja, ja, aber die können noch so schnell sein, damit können sie mir nicht den gleichen Spaß geben, den ich auf dem Bagger habe. Das stimmt wohl, ja. Also kann ich empfehlen, das ist echt ein Fez, ja. Sowas mal zu machen. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Weil bei Holzmann die Krane versteigert werden. Ja. Genau. Gut, von Unternehmen hin zu deren Leitern. Selbstreflexion von Managern. Mhm. Es gab einen Artikel in der FAZ über Herrn Mittelhoff, der mittlerweile vom Paulus zum Saulus geworden ist. Umgekehrt, okay. Ja, früher war der ja schon so ein bisschen hier der Star unter den deutschen CEOs. Ja. Der ist durch, oder? Der ist richtig durch, ja. Der ist richtig durch, der arme Kerl. Naja, armer Kerl. Puh. Ja. Kai. Ja, vielleicht, das Thema hatte ich draufgepackt, weil ich habe den Artikel gelesen, fand das eigentlich ganz interessant. Am Beispiel von Mittelhoff, also Mittelhoff, ehemaliger Karstadt-Quelle-Chef, davor hatte er auch schon mehrere Unternehmen geleitet, wurde eigentlich so aufgezeigt, dass die Problematik in vielen Großunternehmen ist oder auch vielleicht auch in kleineren Unternehmen, dass wenn die Führungsebene irgendwann so unantastbar wird, und ja, sich keiner im Unternehmen mehr traut, dem Vorgesetzten, also dem Höchsten und vielleicht dem Vorstand oder auch vielleicht einem anderen Manager, mal ehrlich die Meinung zu sagen, dass die halt in so eigenen Sphären abheben, ja, und sich für unantastbar und für unfehlbar halten. Da war auch in dem Artikel war auch das Beispiel von dem ehemaligen Daimler-Chef, offiziell helfen wir mal gerade. Schremp, der damals die Daimler-Chrysler-Fusion gepusht hat. Hat der nicht auch seine Sekretärin gevögelt? Ja. Gepusht. Ja, gepusht. Genau, und auch später geheiratet, glaube ich. Ja, das stimmt. Der hatte also nur gute Absichten, ehrlich ab. Ja, wenn er sie hinterher heiratet, hat er. War alles anständig. Also die These ist halt einfach, dass wenn du über mehrere Jahre hinweg in so einer Machtposition bist und du praktisch nie irgendeine Gegenwehr bekommst und dir niemand mal sagt, hey, die Idee, die du jetzt hast, ist aus den und den Gründen nicht Bullshit. Gut. Das ist Bullshit, wir sollten das anders handhaben, dass sich das halt verselbstständigt, ja, und du dann einfach in so eine Art Größenwahnsinn verfällst und einfach davon ausgehst, dass alles, was du dir in deinem kleinen Hirn ausdenkst, einfach gottgegeben überragend ist. Die beste Idee seit geschnitten Brot ist, ja, also ich finde, das ist etwas, was ich auch zum Teil beobachte. Also in der eigentlichen beruflichen Praxis. Nicht bei mir selber, aber bei, das habe ich teilweise auch beobachtet im Konzern halt, dass einfach da gewisse Führungsebenen, dadurch, dass sie schon so lange dabei waren und vielleicht auch einen relativ autoritären Führungsstil hatten, dass sich da keiner so wirklich getraut hat, auch mal zu sagen, hey, Mr. XY, was du hier zählst, ist totaler Bullshit. Das bringt überhaupt nichts, sondern alle gesagt haben, ja, okay, dann machen wir das halt so, weil er das halt so will, weil sich keiner getraut hat, aufzumucken. Aber warum hinterfragt da keiner mehr irgendwas? Das kann ich dir sagen. Warum? Weil sie Angst haben. Das ist mein alltägliches Thema. Der Weg des geringsten Widerstands, oder? Nein, du hast einfach zu viel zu verlieren. Mhm. Bei dem, die meisten Leute schätzen diese, also bei uns ist das so ein typisches Problem, was ich tagtäglich habe. Ja? Mhm. So, ich bin eigentlich in so einer Stabsposition. Mhm. Ja? Das heißt, eigentlich wäre es meine Aufgabe, so eine Transmission zu machen zwischen, ich bekomme operative Probleme mit, die meines Erachtens Auswirkungen auf die Position unseres Unternehmens haben in strategischer oder geschäftspolitischer Hinsicht. Ja. Und eigentlich müsste es Aufgabe einer solchen Stabsabteilung zu sein, wenn sie aus dem operativen Geschäft sowas mitbekommt, dem Vorstand oder dem Geschäftsführer zu sagen, pass auf, hier läuft unseres Erachtens was falsch, da müssen wir drüber reden. Mhm. So, und wenn du in einem Unternehmen bist, wo es eben keine Kultur des der Diskussion und des drüber Redens und des Problemaufzeigens gibt, dann kommst du genau an diesem Punkt an, dass da jemand ist, der sich für den Chef aller Chefs hält, für den Besten der Besten und Probleme dem nicht mehr angezeigt werden, weil du als Mitarbeiter, ja, ich meine, letztendlich sind die alle in einem normalen Angestelltenverhältnis. Das heißt, wie sieht eigentlich die Funktion aus, die Leute realisieren würden, wenn sie tatsächlich was sagen? Die gehen ein wahnsinniges Risiko ein, dass sie in Ungnade fallen, weil ja der Chef der Beste der Besten ist. Das heißt, es gibt keine Probleme. Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, hier gibt es ein Problem, ja, dann fällst du negativ auf. Das heißt, du hast irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von 95%, dass du Ärger bekommst. Mhm. Und die 5%, wo du vielleicht Glück hast und dein Chef sagt, ja, okay, kümmere ich mich drum. Wie schlägt sich das bei dir nieder? Gar nicht, weil du bist letztendlich normaler Angestellter und hinterher klopft er dir vielleicht mal auf die Schulter. Wenn überhaupt, oder er verkauft als seine eigene Idee. Oder er verkauft als seine eigene Idee oder was auch immer. Oder du mit deinem Problem, was dann angegangen wird, machst du dir irgendwie noch Ärger bei deinen Kollegen oder bei einer anderen Abteilungsleitung. Oder im einfachsten Fall einfach, dass der Chef sagt, ja, dann kümmern sie sich drum und du hast im Endeffekt mehr Arbeit. Hast du selbst an der Backe, ja. Ja. Genau. Und hast aber davon dann keinen Mehrwert. Genau. Zumindest nicht sofort. Und das ist tatsächlich die Situation, die ich tagtäglich bei uns im Unternehmen merke. Ja? Mhm. Also ich bin in einer Position, wo ich bestimmt 5 bis 6 Mal pro Jahr mit Entwicklungen konfrontiert werde, wo ich sage, oh, das ist gefährlich, da muss Management Attention drauf. Mhm. Das sage ich dann meiner Chefin. Und dann sagt meine Chefin, ja, das sage ich unserem Geschäftsführer in unserem gemeinsamen Ruf fix. Dann passiert Borderline schon so. Und dann ist das Thema gegessen. Das war. Und nichts passiert. Ja? So, vielleicht ist meine Einschätzung grundsätzlich falsch. Ja, das mag ja sein. Mhm. Ja, aber das sind so die Mechanismen, die ich tagtäglich beobachte. Und das ist halt. Ja, so aber ab einem gewissen Punkt werden, je höher du mit deiner Meldung irgendwie gehst, umso mehr wird die irgendwie abgeschwächt irgendwann. Ja. Snafu-Prinzip. Diffusiert die da irgendwo dahin und dann weg. Situation normal, all fucked up. Ja, ganz genau. Schon krass eigentlich. Ja, das ist total pervers und absurd, aber so läuft es tatsächlich. Mhm. Und das ist auch ein großer Grund, warum Unternehmen diese Unternehmensberatungen brauchen. Weil sie halt ineffizient werden. Aber wenn du so einen Chef hast, der sag jetzt mal, der gottgleich da oben regiert, dann wird der halt von der Unternehmensberatung wahrscheinlich im Endeffekt auch nur das zu hören kriegen, was er eh schon hören will. Oder wird's, das kriegst du sowieso. Oder er wird es nur weitergeben, ja, eben. Genau. Ich glaube, die sind ja auch bloß Dienstleister. Die werden dafür gezahlt, im Endeffekt. Dass sie das machen, was der Chef vorgibt. Genau. Richtig. Und da eigentlich rausgeschmissenes Geld, wenn man es selber richtig macht. Ja, vollkommen. Das nee, nicht rausgeschmissenes Geld, weil du hast ja jemanden, der die Drecksarbeit erledigt. Ja, ist schon klar, aber eigentlich ist man ja dafür angestellt, die Drecksarbeit zu machen. Sollte man Unternehmensberatung sind eigentlich bloß dafür da, damit man sie nicht leiden kann. Dass Mitarbeiter die Unternehmensberatung nicht leiden können. Es ist so wie dieser Film mit George Clooney, der dafür eingestellt, also der ist ja in dieser Position, Up in the air. Genau, der eigentlich nur Leute rausschmeißen soll. Ja, genau. Damit du es selber nicht machen musst. Genau. Weil es ja unangenehm ist. Ja, genau, was unangenehm ist. Ich meine, das Ganze gibt es natürlich auch in die Gegenrichtung, dass du nämlich, wenn Probleme auftauchen, nicht nach einer Lösung suchst, sondern suchst nach einem Schuldigen. Ja, ja. Und sobald du einen Schuldigen gefunden hast, ist das Thema durch. Mhm. Dann wissen wir, wer es war. Ob das jetzt die nächsten 5 Mal wieder genauso passieren wird, ist jetzt erstmal egal. Wir wissen jetzt, woran es dieses Mal gelegen hat. Und dann ja, das ist sehr interessant, weil ich habe meine erste Einreichung zu meiner Diplomarbeit, die wurde abgelehnt. Das war, ich wollte ein Konzept entwickeln. Warum die Wurst eine Pelle hat? Nee, zur Reduktion des Weltraumschrotts. Hm. Und Nochmal, wie? Was? Ich wollte, also Reduktion des Weltraumschrotts war mein großes Thema. Ja. Und es wurde aber abgelehnt von meiner Universität, weil das nicht machbar wäre. Und ich habe beim Vorfall, weil man muss da ja ein Paper einreichen, damit man das überhaupt machen kann, damit das diskussionsfähig ist. Und in der Kommission wurde es dann abgelehnt. Und das war sehr interessant, weil in meiner Recherche habe ich dann festgestellt, das Problem existiert und das Problem ist sehr akut. Also auch in den Weltraumgesellschaften. Dadurch, dass halt so viele Private auch so viele Satelliten hochschießen und die sind halt nach ein paar Jahren sind die Schrott. Mhm. Und die bleiben aber da. Mhm. Je nachdem, was es für welche sind, die stürzen halt ein paar Stürzen ab und ein paar bleiben da für immer. Für immer und ewig. Und du schickst immer mehr hoch und immer mehr und es wird immer schwieriger und auch dann diese wissenschaftlichen Sachen, die dann hochgeschossen werden, die müssen dann ständig ausweichen und du musst dann genau die Timeframes abwarten, wenn da mal wieder ein großes Schrottteil vorbeikommt. Und was dann die Konklusion bei denen war, irgendwie, naja, Reduktion macht man nicht, weil das Problem ist da, ja, aber das Problem ist kompliziert. Also führen wir einfach nur eine Haftung ein, weil der Schuld hat, muss halt blechen. Das bedeutet, man lokalisiert genau, welches Schrottteil gehört wem. Wenn es einen anderen trifft, der gerade irgendwie da ist, dann muss er halt blechen. Fertig aus. Also Problem gelöst, ja. Also das Problem ist nicht, die Ursache zu bekämpfen, sondern einfach nur die Auswirkungen zu regeln. Das ist irgendwie oft irgendwie das größte Problem, dass man halt immer sagt, es geht nicht darum, Ursachen irgendwie zu verändern oder Ursachen auf den Grund zu gehen, sondern es gibt halt irgendwelche Begebenheiten und es gibt halt Auswirkungen und die muss man halt, mit denen muss man halt klar werden. Ja, ich glaube, das ist einfach dieser grundlegende Unterschied zwischen Parallelgesellschaften in großen Unternehmen. Mhm. Ja? Also wenn viele Menschen miteinander agieren, dann werden halt Ausweichmechanismen etabliert. Da werden Stellvertreterkriege geführt und solche Sachen. Mhm. Und wenn du halt irgendwie als Selbstständiger sich selber um Probleme kümmernder Mensch irgendwie durch die Gegend läufst, dann siehst du erstmal nur die Absurdität von diesen Sachen. Das ist, du kannst Sachen nicht so lange liegen lassen, dass sie nicht irgendwann brisant werden. Übrigens ist gerade England rausgeflogen. Mhm. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich hatte 2-2 getippt, so ein Scheiß. Spanien und England, beide raus. Starke Nummer. Ja, England ist noch nicht raus, oder? Ja, aber so gut wie. Naja, mit 2 Niederlagen. Ja, gut, jetzt sind die Niederlagen. Ja, gut, aber weil in der Gruppe Costa Rica, Italien, Uruguay haben alle 3 Punkte. Es kommt jetzt drauf an. Mhm. Naja, gut. Wenn jetzt. Sie müssen raus sein, stimmt, weil Costa Rica, Italien spielen noch. Einer von den beiden würde dann ja auf jeden Fall Punkte bekommen. Nicht beide. Genau. Ja, gut. Sind raus. Ich meine, die haben 0 Punkte als Einzigste. Die schaffen nichts mehr. Sind raus. Tschüssi. Habt ihr Brasilien-Mexiko 0-0 angeschaut? Ja, gestern Abend. Ich glaube, es war ungefähr das beste 0-0, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja. War ein Bombenspiel, obwohl es 0-0 ausgegangen ist. Ich habe nur die erste Halbzeit geschaut. Wenn ich das vergleiche mit Nigeria-Iran 0-0, was ja ungefähr ein dermaßen grottenschlechter Kick war. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe dieses Jahr eigentlich noch kein einziges Spiel gesehen. Samstag sehen wir uns, oder? Was ist denn diesen Samstag? Ja, Samstag am Stadl. Stadl. Aber was ist das? Das weiß sogar der Kai. Hat sich das hier bis Limburg durchgesprochen. Ach ja. Kommst du runter? Hast du schon ein ICE-Ticket gebucht, oder? Fahre ich mit dem Auto, ja. Aber dieses Wochenende schaffe ich es leider nicht. Da kriege ich Besuch. Puh. Nimm mit. Aber vielleicht bei einem späteren Stadl. Nimm mit, kein Problem. Mit Sicherheit bei einem späteren Stadl-Termin werde ich es vielleicht mal schaffen, ja. Ja, Donnerstag jetzt wieder die Chance. Mhm. Ja. Gegen Gliensee. Da bin ich auf dem Weg nach Hamburg. Ja. Ja. Zum gegen Gliensee und Berti. Berti Vogt ist doch hier Assistenztrainer bei Gliensee. Der trainiert nicht nur, was trainiert, sonst Kasachstan, sondern ist jetzt auch noch Assistenztrainer. Ja, ja. Der ist krass. Assistenztrainer bei den USA. Ja. Aber der ist doch 100 jetzt, oder nicht? Der ist halt so alt wie der Beckenbauer. Ja. Ja. Das ist 100. Der Terrier. Ja, komm schon. Wie wär's mal mit Rente? Also ich meine, was ist denn immer mit den Leuten, dass sie nicht loslassen können? Das verstehe ich immer nicht. Ja, du darfst. Es gibt so Leute wie der Lothar oder so, ja? Die können nicht loslassen. Nein, du verkennst es ganz ehrlich, nein, also, aber der Lothar, der ist in Italien. Du siehst Job als Job, aber der Lothar ist in Italien, ist der King. Weil der hat sich halt damals, dadurch, dass er sich nicht verbal äußern konnte, nein, der konnte sich verbal nicht äußern, deswegen hat er sich nie blamiert. Und der ist halt da der King, weil er halt einfach ein Fußballgott ist. Und bei uns ist der einfach nur noch albern, weil den keiner mehr über seinen Fußball definiert, weil keiner seinen Fußball kennt. Sondern man kennt nur den Lothar als Lothar. Warum lässt der nicht einfach los? Ja, aber das ist ja so ein Grundproblem, da habe ich letztens auch mit. Weil er sonst nichts kann wahrscheinlich. Ja. Ja, mit so einem Kumpel, nee, das Problem ist, wir kamen, ich habe da mit einem Kollegen drüber gesprochen, weil da gerade irgendwie Nachricht kam, Michael Schumacher aus dem Koma erwacht, wird zu Reha. Und da habe ich gesagt, den Schumacher werden wir nie wieder in der Öffentlichkeit sehen. Nie wieder. Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, das Tolle, was ich fand das immer an dem Schumacher und auch insbesondere an der Steffi Graf bewundernswert, dass die es geschafft haben zu sagen, hier, sportliche Karriere ist zu Ende. Fertig, die Öffentlichkeit oder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit brauche ich nicht. Genau, ich bin raus. Ja, weil die haben sich einfach aus dem sportlichen Ehrgeiz waren die so getrieben, ja? Der Schumacher, der hätte auch mit dem Auto, wäre der auch Runden gedreht, wenn das keine Sau interessiert hätte, ja. Und Beckenbauer, vielleicht mit Abstrichen, aber insbesondere Becker und Matthäus, das sind für mich die totalen Vollhorste, ja. Die haben es einfach nicht geschafft zu sagen, okay, sportliche Karriere ist zu Ende, ich habe genug verdient in meinem Leben, jetzt lasse ich mir mein Leben als Privatmann gut gehen. Ja. Die müssen, weil die einfach die Öffentlichkeit brauchen. Herr Beckenbauer. Ja. Aber das verstehe ich aber nicht. Boah, die zwei Spacken, ey, Becker und Matthäus, die waren so super, ja. Aber dass ihnen keiner das. Aber das, ich meine, dass da keiner im persönlichen Umfeld mal sagt, lass es doch gut sein. Ich meine, du hast es doch nicht nötig. Da schließt sich wieder der Kreis zu unserem eigenen Thema mit den Managern. Da ist nämlich genau das gleiche Problem. Stimmt. Die haben auch über Jahre hinweg Zucker in den Arsch geblasen bekommen. Keiner hat sich getraut, denen wieder Wort zu leisten. Ich will auch mal Zucker in den Arsch geblasen. Ich will das auch machen. Ich muss mal in die Küche. Ja, aber das ist schon, ja, das ist, es ist genau das gleiche Phänomen, ja. Genau das gleiche Phänomen. Wenn einer die Meinung sagt, ja. Aber doch mal, die Leute, das ist halt vielleicht auch, ich glaube, bei einem Beckenbauer, da ist halt Fußball auch wirklich, das ist halt sein Leben in irgendeiner Art und Weise. Und da kannst du nicht einfach sagen, ja, das war jetzt halt mein Job und jetzt bin ich in Rente, jetzt mache ich das halt nicht mehr, sondern du weißt halt dann auch nicht, was du irgendwie sonst, und du willst vielleicht auch gar nichts anderes machen. Und dann logischerweise landest du dann irgendwo in einem Funktionärs-Mäzen, sonst. Nein, deshalb sage ich ja auch, Beckenbauer, finde ich, muss man da Abstriche machen. Den finde ich gar nicht so schlimm. Aber der Becker und der Matthäus, die blamieren sich ja durch ihr privates Leben. Ja. Nur und dass sie das so in die Öffentlichkeit tragen. Die sind ja eigentlich heutzutage nur noch bekannt durch ihr privates Leben. Eben. Wer kennt denn, also ich meine ganz ehrlich, wer unter 30 kennt Beckenbauer wegen seiner Tenniskarriere? Keine alte Sau. Beckenbauer hat auch nicht Tennis gespielt. Becker kennt ja keine Sau wegen seiner Tenniskarriere. Ja, so fett geworden übrigens. Also, ja, nein, Wahnsinn. Aber und Lothar Matthäus ja genauso wenig, aber jeder kennt diese zwei Persönlichkeiten, weil sie halt im Internet und im Fernsehen präsent sind. Also wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ja? Ist doch Prinz Felipe, ja, der ist König von Spanien. Ja. Also wie findet ihr den denn? Nee, aber das ist doch schlimm. Ich meine, wie kann, dass sich Menschen so einfach selbst degradieren. Aber um jetzt nochmal. Aber das ist dasselbe Thema, weil denen hat halt nie jemand gesagt, genau, halt's Maul. Das wollte ich sagen, um den Kreis zu schließen. Der Beckenbauer, das ist genau dieser Chef, wo jeder kein Sterbenswörtchen sagt und der da oben hockt und meint, er ist jetzt gottgleich. Und noch schlimmer ist der, wie heißt der Schweizer FIFA-Chef? Mir fällt es gerade nicht ein. Der Platter. Ey, beim Beckenbauer war es doch der so Platini, geil. Der ist auch eigentlich so. Beckenbauer ist ja so ein Kandidat, ja. Ich bums ständig meine Sekretärin und so ein Scheiß. Wie nicht ständig, nur an der Weihnachtsfeier. Ja, nur an der Weihnachtsfeier. Aber interessiert keine alte Sau, ja. Voll geil. Ja, aber da wird es gebilligt, ja. Da wird es gebilligt, aber bei anderen Kandidaten ist es halt unter aller Sau. Du musst nur die richtige Sympathie haben, dann kannst du dir erlauben, was du willst. Weil dann das sagt ist halt mehr diese was. Bigotterie in diesem Bereich. Ja, also das ist doch scheiße, oder? Ja. England ist echt draußen, oder was? Ja, so sieht's aus, ja. England draußen, Spanien draußen. Spanien finde ich echt ein Hammer, wie die verkackt haben dieses Jahr. Das also unglaublich. Mein Lieblings-Europameister aller Zeiten ist immer noch 1992, Dänemark. Die nämlich damals alle schon im Urlaub waren und dann ist Jugoslawien wegen dem Jugoslawienkrieg ausgeschlossen worden und die sind nochmal zurückgekommen. Waren die gar nicht qualifiziert? Nee, die waren nicht qualifiziert. Die Jugoslawien ist zurückgesetzt worden und ist quasi rausgeflogen und dafür ist Dänemark nachnominiert worden. Die waren alle schon im Urlaub und dann sind sie halt Europameister. Was jetzt nicht Jugoslawien nicht geärgert haben, oder? Ja, du meinst, weil die sonst Europameister geworden sind. Ja. Weißt du übrigens, warum wir jetzt Weltmeister werden? Ich habe jetzt eine ganz neue Theorie. Weil nämlich alle 20 Jahre ein Müller Weltmeister wird. 1974 Gerd Müller, 1994 Müller, Spieler bei Brasilien. Der hieß Müller, ja. Ist Weltmeister geworden. Der hat zwar nicht im Finale gespielt, ist aber Weltmeister geworden. Und jetzt, 2014, Thomas Müller. Thomas. Ja. Deswegen müssen wir jetzt Weltmeister werden. Na, kann man schon mal aufstellen, so eine Theorie. Ja, aber jetzt mal ganz ohne Flachs, also wenn wir jetzt mal gerade wieder schön abschweifen und zum Thema WM kommen, von den Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, also Niederlande, klar, erstes Spiel beeindruckend, aber das hat sich auch relativiert mit dem Auftritt von Spanien gestern, ja, und dann auch den Auftritt gegen Australien fand ich auch nicht so überragend. Brasilien finde ich auch jetzt nicht so, dass ich sage, da muss man riesige Angst vor haben. Also ich denke, wir müssen mal abwarten, wie der Samstag läuft. Aber ich sage ja immer, also wenn man jetzt das mal so vergleicht mit Spanien, Portugal und dem ganzen Scheiß, ich schaue ja wenig Fußball, deswegen bilde ich mir da nicht ein, dass ich jetzt da federführend sprechen kann. Aber ich sehe immer so, Deutschland spielt konstant gut, aber nie überragend. Deswegen werden wir immer Dritter oder Vierter oder auch mal Zweiter. Aber wir gewinnen es nicht. Und andere sind halt immer mal für so ein, zwei Jahre einfach so überragend, sowas von stark, dass sich halt jeder irgendwie nur die Augen reibt, was da abgeht. Und das kriegen wir halt nicht hin. Wir sind konstant immer gut. Wir sind halt gut in der Konstanz. Wir sind beständig. Ja, wir sind einfach nur beständig. Und das machen wir gut. Aber wir werden es nie schaffen wie die anderen. Ja. Hat jemand von euch das Argentinien-Spiel gesehen? Um gegen anderes Attribut zu bringen, Deutsch. Ja, wir sind halt Deutsch. Verlässlich, gut, immer Zweiter. Genau. Ja, wollen wir mal weiter im Text machen? Ich würde gerne den Immobilienmarkt auslassen. Es sei denn, es gibt jetzt große Proteststimme dagegen. Neu. Nö. Ja, können wir uns mal privat drüber unterhalten. Ja, oder beim nächsten Stammtisch. Basil, du bist ja auch herzlich willkommen, nochmal Gast zu sein, ja? Hast dich gut eingebracht bis jetzt. Super. Ja, ist klasse. Ich trinke hier euer Bier weg und. Ja, nee, ich habe Bier mitgebracht, Moment. Hallo. Ja, ich habe mich, hab mich hier eingekauft, ja. Deine Einstellung ist nicht schlecht. Ja, der Bastel ist ja ein Vertreter der. Analogen Spezies. Ja, das stimmt, ja. Weder Smartphone noch sonst was? Ich habe kein Smartphone, ne? Ich habe so ein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mich die ganzen SMS, die ich an dich schicken muss, in meinem Vertrag kosten. Weißt du was? Die erden dich wieder. Die bringen dich auf den Boden der Tatsachen zurück, dass du auch mal wieder in dieser analogen Welt da draußen. Mhm. Ich habe ja, kurze Anekdote zwischendurch, den ganzen Urlaub dein weder, Handy ausgehabt. Ja, ja. Weder ein Computer noch ein Handy angehabt. Das fand ich stark. Und du hast hinterher genau eine SMS gekriegt, die war von mir, oder? Das waren 10 Tage. Die ist nicht zugestellt worden. Nee. Wo warst du, Joe? Ich war am Gardasee, in den Bergen. Okay. Und ich fand es echt angenehm. Und ich, also ich plädiere jeden dafür, das auch mal zu tun. Nee. Das ist doch heutzutage die größte Freiheit, die du dir nehmen kannst. Warum sagt der Jens jetzt da, nein, das ist total geil. Nee. Also ich, doch, ja, ich bleib mal, einfach mal hinsetzen und in dem Jetzt zu sein. Aber Johannes, du, da wo du halt bist. Voll weißt, geil. Weißt du, was mein Problem ist? Nee, ich weiß komme, ich nicht. Ich komme nicht zu den Sachen, die du gerne machen würdest. Die ich mir vornehme, mhm, während meines Alltags. Mhm. Also musst du sie dann in deiner Urlaubsfreizeit machen. Und deswegen, verstehe, die schönen Sachen, zu denen ich nicht komme, die mache ich dann während meines Urlaubs. Mhm. Okay. Ja gut, dann ist es was anderes. Und dazu brauche ich dann zum Beispiel Internet. Ja. Nee, ich muss das dann Computer, alles komplett, also ich fand das echt geil, alles komplett wegzulassen. Das, also ich war nur für mich und für meine Familie und das war's. Und das ich mache ja im Sommer die Alpenüberquerung und da bin ich auch am Überlegen, ob ich überhaupt nichts mitnehme. Ja. Also, oder da wird einfach sich zwangsläufig, werde ich da nicht so viel Empfang haben und nicht so viel Internetzugang. Ja, aber irgendwas wirst du doch mitnehmen. Also, du wirst jetzt einen MP3-Player oder zumindest über das Handy irgendwie sowas. Ich werde schon mein Telefon mitnehmen. Aber es geht jetzt um Kommunikationsmittel irgendwie, dass du halt ständig dieses Internet und diese ständige Erreichbarkeit. Also, Kai, ich erwarte eigentlich schon ein paar Facebook-Posts von dir. Ja, wird ja auch wahrscheinlich kommen. Wird sich ja eh nicht vermeiden lassen, ja. Naja, aber wie ich das quasi auf die Agenda gesetzt habe, ging es mir noch gar nicht so unbedingt darum, das digitale Leben da draußen, sondern es ging eigentlich primär um so Geschichten wie Bücher im Gegensatz zu so E-Book-Readern, Schallplatten im Gegensatz zu MP3s und dergleichen. Und ob das jetzt, keine Ahnung, also ich habe mich im Zuge der Zettelwirtschaft bin ich da jetzt drauf gekommen, weil mit Rock'n'Roll-Thema habe ich auch über die Schallplattenverkäufe in Deutschland geschaut. Und die Schallplattenverkäufe sind seit 1993, wo man irgendwie bei, keine Ahnung, 700.000 verkauften Schallplatten sind die bis 2013 wieder auf 4,3 Millionen verkaufte Schallplatten wieder hochgegangen. Mhm. Und wo ich mir überlegt habe, warum ist das so? Also man unter einem generellen Fortschrittsgedanken her ist die Schallplatte an sich ist ja jetzt kein fortschrittliches Element, weil da sind Sachen MP3s, wo ich jetzt irgendwie Millionen MP3s auf einen Stick irgendwie draufbringe und zu jeder Zeit überall abrufbar ohne irgendwie riesengroßes Abspielgerät. Ich muss nicht viel transportieren. Warum gehen die Leute zur Schallplatte zurück? Und wir haben eine Wortmeldung. Ich habe mich angeschaut und weil ich habe vor kurzem auch, wir haben das Wohnzimmer umgeräumt und jetzt steht der Schallplattenspieler wieder etwas präsenter und ist nicht so irgendwie so, fristet kein Dasein in der letzten Ecke. Und seitdem, ich kaufe auch wieder ein paar Schallplatten mehr und es ist ein ganz anderes Klangerlebnis, als wie du es bei einer MP3 hast. Und es ist nicht einfach so gefühlt Wegwerfkonsum, sondern es ist so ein bewusstes Befassen mit der Materie. Hm. Du wolltest eins, oder? Lass erstmal den Kai. Okay. Also, ich verstehe, was du sagst, Wastel. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, das Phänomen ist halt einfach, ich glaube, da haben wir auch schon mal während einem der Podcasts drüber gesprochen oder einen der Folgen in der Vergangenheit. Ich war früher, habe ich unheimlich viel CDs gekauft und habe wirklich viel, viel, viel Musik gehört und habe aber nie Singles gekauft, habe immer nur Alben gekauft. Mhm. Und habe dann bewusst ganze Alben gehört. Mhm. Und habe mich auch, als das anfing mit den MP3s und so weiter und auch selbst jetzt noch mit den Streaming Diensten versuche ich mich eigentlich immer dazu zu zwingen, dass ich wenn ein neues Album rauskommt, dem Album eine Chance gebe und das ganze Album höre. Und das ist ja etwas, was davon herkommt, dass du halt früher nicht auf Knopfdrucks CDs tauschen konntest oder Schallplatten tauschen konntest, sondern du hast halt eine CD oder eine Schallplatte aufgelegt oder eingelegt und hast halt erstmal das durchgehört. Und das finde ich irgendwie das Schöne auch an diesem alten Medium, Schallplatte oder ja, CD ist dann zwar auch schon irgendwo digital, aber auch noch irgendwie ein altes Medium, dass du dich bewusster darauf einlassen musst, weil du nicht mit einem Knopfdruck jetzt was ganz Neues hören kannst. Du kannst zwar bei dem CD-Player vielleicht auch einen Titel skippen, aber du hörst das irgendwie durch und das Also bei, das finde ich halt schön, das so drauf zu fokussieren, ja. Bei einer Schallplatte hast du ja dieses mit dem Skip. Ich meine, du kannst natürlich schon irgendwie den Ton und Arm weitersetzen, aber... Ja, du musst da aufstehen und hingehen. Also. Ja, nee, das ist das schon, genau. Das ist schon. Das ist, aber da bekommt halt auch, der Aspekt der Titelabfolge als Teil des Gesamtkunstwerks, Musikalbum bekommt einen ganz anderen Stellenwert, also wenn ich shufflen, skippen und sonst was kann. Genau, du hörst halt wirklich das, was sich der Künstler dabei gedacht hat, als er das Album aufgenommen hat und die Titelreihenfolge so ja festgelegt hat, wie er sie festgelegt hat. Ja. Und das geht ja mit der ganzen iTunes-Gedöns und so weiter unter, weil du fast nur noch, ja, du machst dir dann individuelle Playlists und hörst halt dann einzelne Tracks von verschiedenen Künstlern. Ja, ich finde nicht, dass das untergeht, sondern ich finde, dass das halt verlagert wird. Ja. Letztendlich ist dieses klassische Mixtape ja nichts anderes, als du machst dir Gedanken darüber, was du transportieren willst und ob jetzt du das, dir die Gedanken machst oder der Künstler, das ist halt sozusagen eine andere Ebene. Ja, also ja, der eine macht das als Vorauswahl und dann kommst du noch hin, so als Herrscher über deine kleine Welt, über deine kleine Plattensammlung, über deine kleine MP3-Sammlung und machst dann irgendwie entweder halt dein Mixtape oder deine Playlist oder aber wie auch immer. Wer macht denn das heute noch? Also du gehst, also keiner. Ganz ehrlich. Liebhaber. Ja, die Antwort Liebhaber, aber die anderen gehen her und sagen, ja, hier, den habe ich, den Titel höre ich gern, mach mal hier den Genius dazu. Ja. Nein, ich meine, letztendlich ist das gleiche Thema wie unser erstes Thema. Nämlich, wer macht sich die Mühen, in etwas Zeit, Mühe und Herzblut zu investieren? Ja? Leute, denen halt gewisse Sachen wichtig sind. Und mittlerweile gibt es dafür das Wort Nerd. Und für mich ist das ganz klar, jemand, der halt irgendwie Wert auf einen gewissen physischen, intensiven Erfahrungskontext legt, ist halt in diesem Gebiet ja Liebhaber, Nerd, wie auch immer. Ja, du bist halt irgendwie bereit dafür, von dem klassischen Convenience-Verhalten abzuweichen, das aufwendig ist, das Zeit beansprucht, das Hingabe erfordert, um eine gewisse tiefere Qualität der Erfahrung zu bekommen. Gott, ich höre mich an wie so ein neuen Live. Ich leg dir mal die Tarotkarten-Typ. Bibel-Typ. Nö, aber das stimmt ja, was du sagst, ja. Aber also, letztendlich ist es das doch, oder? Also wir fahren ja, also ich fahre ja immer noch seit Jahren immer noch einmal im Jahr ins Zeltlager und bin da eigentlich Kochteam und mache aber seit vielen Jahren auch jeweils immer eine quasi eine Zeltlager-CD. Also beziehungsweise mittlerweile sind es zwei CDs, eine Rock-CD fürs Küchenteam an sich, aber eine Zeltlager-CD, die draußen läuft. Und da stelle ich natürlich aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Künstlern, alles Mögliche, stelle ich da eine Playlist, nennen wir es mal so, zusammen, aber die ist nie länger als eine CD lang. Also das hat schon auch den Hintergrund, weil du, sobald du nicht ein zeitlich begrenztes Format irgendwie festlegst, wird die Sache ein Stück weit beliebig, weil dann kannst du unendlich ausweiten. So musst du dich wirklich, du musst dich auf eine gewisse Anzahl an Liedern reduzieren und das dauert für mich Großen und Ganzen ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis diese CD da zusammengestellt. Ich fange da kurz nach dem Zeltlager an und bis zum nächsten Zeltlager ein Jahr später immer mal wieder so peu à peu. Ich tue nicht jeden Tag was, aber da kommen Lieder rein, da fliegen Lieder raus. Ich habe das im Hinterkopf und ich höre dieses Ding auch ungefähr also 100 Mal oder was an, bis das im Endeffekt irgendwo fertig ist. Mhm. Und da das ist genau dieser Punkt. Natürlich könnte ich einfach hier irgendwie hergehen und sagen, ja, hier diese 800 Lieder, die sind ganz in Ordnung, die schmeiße ich hier in ein Ding rein. Reichen für ein Wochenende, lasse ich durchschaffen. Aber das ist, weil für mich persönlich ist es nicht das Gleiche. Also das ist genau das, was du gesagt hast. Man steckt da Zeit rein. Und ich finde persönlich, es hat auch einen qualitativen Unterschied. Also natürlich hat es das. Aber das hat mit Liebe gemacht, ja. Ja. Hat nicht nur mit Liebe gemacht, das hört sich so sentimental an. Aber ich denke, das ist einfach auch wirklich, wenn du vernünftige Vorauswahl in irgendeiner Art oder vernünftige Zusammenstellung triffst, dass du da, sag jetzt mal, schon auch ein besseres Produkt im Endeffekt rauskriegst. Ja, ich habe mich da letztens auch mir wieder Gedanken gemacht und mich da auch mit meiner Freundin unterhalten. Also gerade im Thema Musik, also analog versus digital, sehe ich jetzt die Platte nicht so stark, also mir persönlich, weil ich halt sage, die Platte hat halt ihren gewissen Charme, aber Klangerlebnis, also der reine Klang ist definitiv digital überlegen der Platte. Es sei denn, du magst es. Ja? Das ist eine persönliche, alleinige Einstellung zu dem Medium. Du magst halt gerne diesen Klang, den die Platte dir wiedergibt. Aber definitiv ist digital deutlich, also von dem, was es eigentlich kann, ist es besser. Aber dazu musst du das richtige digitale Medium wählen. Natürlich, klar. Und wenn, MP3 ist dann bestimmt nicht das richtige Medium. Kommt drauf an, je nachdem. Also ja, MP3 gibt es ja in verschiedenen Auflösungen. Wenn du es halt nicht so stark komprimierst, ist es schon besser. Und wenn du es dann irgendwie die heutzutage irgendwie gängigeren Sachen wie FLAC oder sowas nimmst, dann hast du halt, du hast da alles drin, was definitiv eine Platte nicht wiedergeben kann. Also du bist deutlich über dem, was die Platte wiedergeben kann. Und ich merke das auch immer bei mir, also ich habe ja auch mit meiner Band im Studio aufgenommen immer, und wenn du halt da im Studio sitzt und du hörst halt an diesen Sound über diese Studioboxen, sowas von geil einfach, das hörst du halt über MP3-Platte, hörst du es nie wieder so geil. Und ich höre mir Musik eigentlich am liebsten nur noch über Kopfhörer an, weil dann höre ich alles. Da höre ich wirklich alles. Dann höre ich jede Nuance, weil der Rest rausgefiltert wird. Meine Umgebung und alles. Und dann höre ich wirklich nur noch das und dann beschäftige ich mich damit. Und das, was du auch vorhin gesagt hast, man beschäftigt sich wirklich damit. Ja. Und früher, mittlerweile ist es halt einfach nur, du konsumierst den ganzen Scheiß und es ist immer mehr, immer mehr. Ich merke das an mir selber auch. Ich konsumiere das immer mehr. Und früher war das so, ich weiß noch irgendwie als die zweite Nirvana-Platte rauskam, war ich halt total irgendwie, ja, ich musste sie sofort holen und dann bin ich halt tagelang nur zu Hause gesessen vor meiner Stereoanlage mit diesem Booklet in der Hand und habe halt eigentlich stundenlang nichts anderes gemacht, als diesen Kram rauf und runter zu hören. Aber ein entscheidender Punkt ist schon das auch, dass... Das macht man heute nicht mehr. Und aber weil du jetzt hier sagst, keine Ahnung, so gut war die Qualität nie wieder und so weiter. Ja, mittlerweile ist es aber, glaube ich, schon so, dass in einigen Bereichen, dass die MP3, die ist ja eigentlich ein Medium für unterwegs, dass da gerade dieses mit diesen überzogenen Lautstärken und so weiter und so fort, dass das halt auch irgendwie anders produziert wird. Ja, weil ja. Eine Platte, die hörst du die hörst du generell eigentlich bei dir daheim über die möglichst gute Anlage irgendwie an. Also ich sage ja nur, meiner Meinung nach, also qualitativ hat man durch das Digitale, haben wir mehr gewonnen, also von rein musikalischem Qualität haben wir mehr gewonnen, weil wir mehr hören können. Das Problem daraus ist, dass dadurch sich die Konsumierung total verändert hat. Also man will halt viel haben, alles ist erreichbar durch Spotify und sonst irgendwas. Du kannst alles ständig haben, aber du interessierst dich eigentlich auch mehr kaum dafür. Früher war das halt ein anderer Umgang. Du hattest halt diese riesige Scheibe, das war ein physisches Ding, die hat gerochen, die konntest du anfassen, das war irgendwie was Besonderes und damit hast du halt interagiert. Und heutzutage hast du halt dein Spotify, das hast du auf deinem Handy und das hast du irgendwie auf deinem Computer und du schaltest halt irgendwas an und das kannst du auf Shuffle stellen und das war's, ja. Und so konsumierst du heutzutage den Kram. Das ist gar nicht mehr bewusst, das ist nur noch nebenbei. Und das ist der negative Aspekt von digital. Aber ich ziehe digitaler Musik definitiv der analogen vor, weil ich den besseren Klang habe. Also das ist mein Punkt. Aber wollen wir mal von diesem Musikding weggehen, weil Bücher sind auch interessant. Ja, oder ja, es ist selbe ja eigentlich Problem. Egal. Also da ist ein Problem noch ein ganz anderes. Aber für mich selber. Also für mich klingt das immer so ein bisschen wie dieses Manufaktum-Phänomen. Ja, also Leute besinnen sich zurück auf wertiges ja, wertige Sachen, denen man ansieht, wie viel Arbeit darin steckt. Ja, auf der einen Seite, aber bei Büchern kommt für mich auch zum Beispiel noch ein Aspekt mit dazu. Ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt kannst du so E-Books kannst du nicht problemlos einfach weiterverkaufen, oder? Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht tauschen, kannst du nicht weiterverkaufen, sondern die hast du dir. Du meinst, das ist eine Frage der Rechte. Also was besitzt du eigentlich naja, etwas? Das darfst du ja bei MP3s bist du eigentlich Eigentümer? Auch nicht. Ja, die Frage ist, kann ich eine MP3 kann ich kaufen, aber weiterverkaufen kann ich sie auch nicht, oder? Und beim Buch, bei Schallplatte, bei was immer, die kann ich halt einfach nehmen. Dann gibst du mir einen Zehner. Ich glaube, das hatte halt damals, als es diese Medien gab, hatte das keiner so richtig im Kopf. Und das war denen erstmal wurscht. Und heutzutage wurden halt neue Gesetze eingeführt, dass du es halt nicht mehr darfst. Weil das halt eine Vervielfältigung möglich macht. Und was halt früher nicht möglich war. Ja, aber also, die verdienen, jetzt, also so dass du es jetzt überspielst. Also MP3-Verkäufer, die verdienen ja auch einfach nur durch diese x-beliebige Vervielfältigung. Ja, nee, aber das musst du ja bezahlen. Aber jetzt ist es ja möglich, du darfst es deswegen nicht mehr weiterverkaufen, weil du behältst das Medium, gibst es aber einen anderen weiter. Insofern verdient der Rechteinhaber daran nichts mehr. Früher war es so, du hattest einen physischen Datenträger, hast ihn verkauft, hast du ihn auch nicht mehr. Das bedeutet, wenn du ihn wieder haben willst, müsstest du dir einen neuen kaufen. Jetzt mal ganz ehrlich, das kann er nicht so unglaublich schwer. Aber das ist der Grund an der Sache. Es gab ja mal was wie DRM hieß es. Das wurde aber dann gecancelt von Microsoft, weil das nicht funktioniert hat. Weil halt die komplette Community steil gegangen ist, weil sie halt gesagt hat, was geht denn hier ab? Ich kann halt mein physisch, also digital gekauftes Objekt, kann ich nicht mal auf verschiedene Datenträger, die mir gehören, überspielen, weil ihr mir das nicht erlaubt. Ja klar, aber die wollten halt genau das Phänomen und, beschränken, dass du halt eine MP3 kaufst und dann an alle deine Freunde verteilst für 50 Cent oder wie auch immer oder umsonst. Weil damit machst du natürlich das Ding kaputt, was sie halt früher hatten, dass du kaufen musst. Was ja das Problem war. Du hast ja früher auch nicht eine Schallplatte in 5 Räumen gleichzeitig auf 5 Anlagen hören können. Ist richtig, aber das will der Konsument heutzutage und da musst du dich drauf einstellen. Das ist der Punkt. Ja, aber du könntest es ja im Prinzip so, dass du es beliebig hin und her schieben kannst, aber wenn ich es woanders hinschiebe, dann geht es halt an Punkt 1 nicht mehr. Ganz genau, aber das ist alles richtig schwierig, weil da musst du nämlich verschiedene Devices haben, weil dann ist nämlich, es gibt nämlich ungefähr zig Hersteller von irgendwelcher Software, es gibt zig Hersteller von irgendwelchen Geräten, mit denen musst du alle kooperieren. Das ist ein ganz großer Krampf, wenn du das mit dem DRM ist schön, dass es gut, dass das weg war. Ja. Das ist also Pain in the Ass, ganz, ganz großer genau, Pain. Genau, deswegen war das auch ganz klar, dass das abgeschaltet wurde und nicht mehr funktioniert. Aber deswegen die zweite Nirvana-Platte war Nevermind. Ja. Nee, die erste war Nevermind. Nein, die erste war Bleach. Ja, die erste ist Bleach, ganz klar. Ja also wenn man es so sieht. Die erste Nevermind, dann kommt die In Utero. Genau. Eigentlich schon. Dann kommt der Tod. Und dann kam der Tod. Und zwar 3, ja gut, 9. Dann kommt noch die MTV. Die Unplugged. Ja, die Unplugged kam noch dazu. Ja. Aber das heißt doch, Joe, bei dir war die in Utero die zweite, die du meinst. Ist klar, genau. Ich habe mir nach Nevermind habe ich nochmal Bleach gekauft, weil ich war damals auch auf dem Konzert. Das war grandios, weil... Du hast Nirvana live gesehen? Ja, in München. Er ist ja kurz danach gestorben. Das war das letzte Konzert in München. Das war das allerletzte Konzert. Das war grandios schlecht. Echt abgefahren. Ja, du bist so ein total kaputten Typen. Da kommt halt auch nichts Gutes raus. Ich meine, ganz ehrlich, also live waren die damals, ich habe nur ein Konzert gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die damals generell einfach live nicht gut waren. Okay. Naja, also das MTV Unplugged ist jetzt nicht schlecht. Aber das ist natürlich aufgeplugt. Auch eine andere Sache. Aufgeplugt, ja. Aufgeplugt. Ja, aber mei. Aber ganz ehrlich, Nevermind war doch schon so ein bisschen das erfolgreichere Album, oder? Ja, natürlich, klar. Ein bisschen, das war das. Das war ungefähr das krasseste Album überhaupt in der ganzen Dekade. Ich glaube, das dürfte wahrscheinlich, das dürfte in den 90er Jahren unter den 10 also, bestverkauften Alben. Ja, was Besseres gab es damals nicht. Ich war damals ich glaube, es gibt schon meist mehr verkaufte Alben in dem Jahrzehnt, aber das ist schon ziemlich weit vorne, ja. Mhm. Ja gut, was ist da mehr verkauft, dann die Best of Elton John oder so? Weiß ich nicht, aber... Ja, oder Ace of Base. Ja. Aber das wurde auf jeden Fall, also in der zweistelligen Millionenzahl wurde das auf jeden Fall verkauft. Ja. Und das ist schon krass. Krass. Ja. Habe ich auf blauer Vinyl daheim. Ja, kannst du sehen. Mhm. Ja. Das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, hören wir uns die an. Ja. Dann kommst du ein bisschen früher, dann also hören wir letzten, Musik mit letzten Konzerten habe ich immer ab. Irgendwie Glück. Also das letzte Wie, Guns Michael Jackson? Nee, das habe ich mir gespart. Aber das letzte Guns N' Roses habe ich mir gegeben. Was hast du auch gesehen? Ja, ja, wenn man so sagt, in der offiziellen Besetzung. Es gibt so diesen Film Brügge sehen und sterben. Es gibt wahrscheinlich auch in München spielen und sterben. Ja, das kann gut sein, ja. Ich glaube, das haben so einige mal versucht oder gemacht. Und war Schicht im Schacht danach. Ditto waren noch Sachen. Ja. Naja, da ging es noch ab. Ja, und also. Ja, aber was machst du denn jetzt? Also ich muss jetzt nochmal bei diesem Analog-Digital-Thema einhaken. Wenn du jetzt alle, wenn du jetzt alle CDs, alle Platten als MP3s hast, alle Bücher hast du jetzt als E-Books. Ich habe mittlerweile eigentlich, also ich habe zwar noch physische Datenträger, aber eigentlich alle meine Musik ist auf MP3. Ja, also wie gesagt, du hast alle deine Musik auf MP3, du hast alle deine Bücher als E-Books. Was machst du denn daheim mit deinen Wänden? Nein, ist eine ernsthafte Frage. Da hängen Bilder von mir. Bilder von mir und Fotos, die ich kaufe. Hängen Bilder von dir, wie du MP3s hörst, oder? Nee, Bilder, die ich selber mal geschrabbelt habe oder Fotos, die ich kaufe. Ja, aber das kann doch nicht alles sein, oder? So, mehr brauche ich nicht. Brauche ich nicht 100 Bilder. Und in der Küche hängen sau viele Bilder von der Familie. Also für mich, ganz ehrlich, gibt so dieses... Also nicht bloß das Bücherregal an sich, sondern irgendwie der Gedanke einer Bibliothek, das gibt schon irgendwie das, also bei mir löst es einen wohligen Schauer aus. Bibliothek ist schön, das stimmt. Wir haben bei uns im Schlafzimmer haben wir so eine Ecknische und da haben wir ein Sofa, also so einen kleinen Sessel drin und es ist komplett eingeschaltet mit so einem Bücherregal und es ist voll mit Büchern. Bücher frisst bei ihm ein Nischendasein, hast du es mitgekriegt? Ja, ist auch eine Nische. Und es ist da, weil es dekorativ ist. Und es sind Bücher, die ich halt in meinem Leben angesammelt habe und die sie angesammelt haben. Ich hole die nicht mehr raus. Also mein Leben ist komplett digital. Ich benutze keine Bücher mehr und ich benutze keine Platten und keine CDs mehr. Also ich habe im Urlaub nehme ich schon einfach halt auch Bücher irgendwie mit, weil wenn ich mich mit einem Buch an den Strand lege, das klaut mir keiner. Aber den E-Book-Reader, den klaut er vielleicht schon irgendwie. Das Interessante ist ja jetzt mittlerweile, kostet auch nichts mehr. E-Book-Reader mittlerweile vielleicht noch das Doppelte von einem gebundenen Buch kostet, ja, so um die 40, 50 Euro, ja. Und ein gebundenes Buch zahlst du auch schnell mal 20, 25 Euro, ja. Gut, also das ist, glaube ich, noch ein Unterschied, ja. Gut, ich bin da, wenn du in der Druckbranche arbeitest, dann musst du natürlich deine Lanze brechen. Ja, okay, klar. Ich nix. Ey, Chef, ich hab mir jetzt ein Kindle gekauft. Ich hab da so ein Kindle, was machst du? Was ein Kindle? Du hast du dafür Elternzeit? Was machst du jetzt da mit deinem Kindle? Das München. Nee, so richtig. Drucke braucht man weiterhin, weil wie gesagt, also ich habe gerne schöne Sachen an der Wand. Ich hab gerne Fotos an der Wand zum Beispiel. Schöne Fotodrucke. Ich will mal so geilen Posterdruck haben. Ich habe schöne Fotodrucke an der Wand ich mache jetzt keine Werbung, das lasse ich lieber. Und deiner Mutter. Mag ich nicht. Und deiner Mutter. Nee, das ist eher nicht. aber ich muss das jetzt nochmal kritisch beäugen. Also ich finde, es gibt extrem viel Kritik an diesem Digitalen. Und was denn? Wer kritisiert denn das Digitale? Ja, halt einfach dieses, das ist so seelenlos und da wird überhaupt keine Mühe und bla und jetzt blalala. Stimmt und es ist reiner Konsum und aber. Das ist richtig. Das ist reiner Konsum. Es steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Selbst wenn keine Arbeit drin steckt, das ist ja nicht der Punkt, sondern für mich ist das auch einfach, ehrlich gesagt, ein Wert an sich, ja, dass man für viele Sachen eben keinen Aufwand betreibt. Ja? Aber das stimmt nicht. Man betreibt Aufwand, das ist immer das Problem. Das kenne ich auch noch an meinen Professoren von früher, die immer gesagt haben, die keine Ahnung von dem digitalen Scheiß haben. Dann habe ich gesagt, das macht sie ja mal schnell da irgendwie in 3D und so ein Scheiß. Ja? Und dann erklärst du den eigentlich, Alter, Übrigens, ich sitze da mindestens genauso lang dran, wie wenn du da irgendwie das aber wenn du den Aufwand getrieben hast, einmal kannst du es halt einfach beliebig oft reproduzieren. Reproduzieren kannst du es. Ja, genau. Das ist ja halt der Punkt. Ja, du kannst es halt kopieren ohne Qualitätsverlust. Genau. Aber du kannst was du nichts, vor allem auch kannst, nichts ist, Neues es, ist es nämlich, wenn du es neu machst, ist es transportless verschicken. Ja. Weil das ist schon auch noch ein Punkt. Also so egal ob Bücher, CDs, Platten etc. Die musst du ja. Das hat auch in irgendeiner Art und Weise durch die Republik. Ja, genau. Ist gut. Hast keine Ressourcen und du musst es nirgendwo hinkarten, sondern du kannst das Zeug beliebig im Nirvana irgendwo im Nichts reproduzieren. In der Nevermind stationieren. Richtig. Oh Mann. Nein, ja, aber ich finde das, was der Joe sagt, ganz wichtig, dass eigentlich das Medium, in dem was konsumiert wird, eigentlich ja nichts darüber aussagt, wie viel Arbeit in die Erzeugung des eigentlichen Inhalts geflossen ist, weil das ist vollkommen egal, ja. Also, sag ich mal, das Kreative, was da reingeflossen ist, oder der ursprüngliche Schöpfungsprozess, oder wie man das nennen will, der ist ja genau der gleiche. Ob ich das nachher ausgedruckt auf Schallplatte oder digital habe, klar. Letztlich könnte man sagen, nachher das Ganze reproduzieren, das Produzieren eigentlich, das ist eigentlich Quatsch, weil man kann es genauso gut digital konsumieren, ist kein großer Unterschied. Aber das ist genau der Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe. Die Wertigkeit, also die gefühlte Wertigkeit ist nicht mehr da. Also du hast halt in dem Digitalen, hast du halt einfach nicht mehr, du denkst halt nicht mehr darüber nach, dass es so viel wert ist. Weil wie, nichts wert, weil kostet ja nichts. Aber das kostet weil ein Professor zu mir hat damals auch mal gesagt, er hat es halt auch so festgestellt, klar könnten wir das Produkt viel, viel leichter machen. Aber wenn es zu leicht ist, dann fühlt es sich nicht mehr wertig an. Dann ist es nichts mehr wert. Ja, das bedeutet, du kannst was total. Brauchst nichts, kostet, also ist nichts wert. Nur noch elektronische Leiter machen und sonst irgendwas, und das wiegt gar nichts. Und was machst du? Haust noch ein Stück Metall mit rein. Und sofort hat es Gewicht. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Nein, und ohne Witz. Kommt er hier. Und es hat wirklich funktioniert. Das hat User-Tests standgehalten. Natürlich. Das ist wie mit dem Seidenpapier, wenn du Hemd kaufst. Das hat auch keinen Sinn, außer dass es irgendwie ein bisschen knistert und da Spannung erzeugt. Und das ist der Punkt. Und das ist das Problem von digital. Die Qualität ist besser. Du hast viel mehr Vorteile dadurch eigentlich. Aber du kannst es nicht transportieren. Du kannst es nicht anfassen. Du hast nichts. Also du fühlst es nicht und deswegen denkt jeder, das ist nichts wert. Und deswegen behandelt er es auch so, als wäre es nichts wert. Aber es ist schon das große Problem an digital. Ja, richtig. Ja, großes. Finde ich schon. Es ist doch immer das Problem. Es hat doch keiner irgendwie jetzt einen größeren, wie soll ich denn sagen, seelischen, moralischen Schmerz damit, eine MP3 zu kopieren und weiterzugeben, aber irgendwo in den Laden reinzugehen und eine Platte zu klauen, da hätte jeder ein Problem. Und genau darauf läuft es auch im Endeffekt hinaus. Nee, nein. Da muss ich kurz einsteigen, weil etwas kopieren ist nicht das gleiche wie etwas klauen. Und ich finde, dass diese Kategorien von klauen, das heißt, etwas wird jemandem weggenommen und der hat es danach nicht mehr. Vergiss das mit dem, auf digital ist halt nicht zu beim Kopieren. Ja. Ihr vergisst es mit dem, aber wenn du es irgendwo aus dem Netz halt runter saugst, ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Ja, das ist halt immer, ich will nicht darauf, diese klassische Copyright-Diskussion. Ja. Ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass die Hemmschwelle bedeutend niedriger ist, als in den Laden reinzugehen und irgendwo eine Platte zu klauen. Allerdings die Hemmschwelle, einen analogen Mitschnitt von etwas zu machen und den dann weiterzugeben, ist ja jetzt auch nicht viel niedriger. Es dauert halt länger. Der Aufwand ist schon größer, ja. Also ich glaube, jeder von uns, wir haben da irgendwie noch, wir sind noch früh genug geboren, wir sind, glaube ich, alle irgendwie mal vor unseren Tape-Decks gesessen und haben irgendwie vom Radio. Radio mit Freitag, geschnitten. Wann war das immer? Freitagabend, Samstagabend kam doch irgendwie diese Freitagabend-Show und sowas. Irgendwie. Freitagabend. Da hast du auf Record gedrückt und hast halt deinen ganzen Scheiß dann auf Kassette gehabt. Ja. Und eine bessere Qualität gab es sowieso nicht als Kassette. Insofern war das in Ordnung. Aber da gab es das ist genau der Punkt, wie wie der Videorekorder eingeführt wurde. Die digitalen Rechte, da gibt es doch diese Anti-Kampagnen, die immer vor den DVDs früher gelaufen ist. Ja, wo es dann immer so hieß, auch jetzt noch. Du hast mir seit langem keinen DVD mehr angeguckt. Ja, wahrscheinlich. würdest du ein Auto runterladen? Ja klar, wenn ich es könnte. Ja. Würdest du ein Auto klauen? Ja, nee. Ja, aber die aber Diskussion, ich würde nicht sagen, die ist so alt wie die Menschheit, aber die ist so alt wie das Medium, das du selber kopieren kannst. Irgendwie. Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gesehen, so ein Kurzvideo gesehen, wo es um den Unterschied zwischen VHS und Betamax irgendwie Kassetten und Abspielgeräte ging und wo damals, wie die überhaupt auf den Markt gekommen sind, wo es in Amerika durch die Presse ging, oh Gottes Willen, jetzt wird alles geklaut, quer durch die Bank durch und im Endeffekt bang. Irgendwann hatte ich die Geschichte selber dann eingeholt. Ja, Betamax hatte halt noch nicht den Vorteil dieser Austauschmöglichkeit, den du heute hast. Ich kann halt jetzt aus Uganda, kann ich halt was ziehen und es weiterschicken nach Novosibirsk innerhalb von 0,3 Sekunden. Und das ging halt mit Betamax noch nicht. Also das Internet ist natürlich schon ein grandioses Medium. Naja, dann ist aber die Frage, wo du verdienst halt das Geld. Und wir hatten da in der Zettelwirtschaft, haben wir ja letztes Mal auch drüber geredet, du verdienst halt das Geld über Konzerte und über Merchandising als Band mittlerweile und also, nicht mehr über den CD-Verkauf. Ich sage ja, ich sehe das ja generell so. Das ist ja immer so eine Frage, wo das Geld verdient wird. Ich verstehe ja bis heute nicht, warum halt ein Musiker, warum braucht er 5 Häuser? Ich verstehe auch nicht, warum ein Fußballspieler irgendwie 38 Millionen im Jahr verdienen muss. Das verstehe ich alles nicht, weil der ist halt fertig mit 30 Jahren, dann kann er danach auch noch mal gepflegt arbeiten gehen. Das müssen wir ja auch. Was ist das Problem daran? Naja, ihr als Fußballfans seht das jetzt anders. Er hat sein ganzes Leben geopfert, der arme Kerl, der darf dann in Rente gehen. Ja klar, ich habe auch mein Leben geopfert für irgendwas, aber das heißt, ich muss mein Leben lang arbeiten gehen. Ja, und ihr auch. Ihr habt euer Leben dafür geopfert, irgendwie BWLer zu werden und Drucker. Was denn? Das bedeutet, ihr müsst euer Leben lang arbeiten. Warum gönnt ihr diesem Menschen, dass er irgendwie dann sein Leben lang ausgesorgt hat? Nee, ich gönne es dem nicht, weil ich habe nämlich trotz allem in den ersten 30 Jahren keine Milliarden verdient. Das ist ganz einfach, das Thema. Die können was nur wenige Menschen können. Was wenige Menschen können, das ist immer, kriegst du dafür mehr Geld zugeschmissen. Ja, aber das ist immer nicht so ganz so richtig. Ja. Das ist immer nur im Teil richtig. Also, liebe Hörerinnen, es gibt auch Menschen, Hörer, die können ganz toll pfeifen oder die haben einen oder die haben einen gezwirbelten Penis oder sonst irgendwas. Ja, nee, aber das ist halt, ja, deswegen. Jetzt wird's aber wild. Nee, aber da sage ich, ja. Also das ist für mich kein Argument. Die haben einen gezwirbelten Penis. Nee, das ist in Ordnung, dass die viel verdienen, aber das ist jetzt nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Gut, aber ich glaube, das ist ein separates Thema, ob die Gehälter von Fußballspielern gerecht wird. Nee, aber das ist genau der Punkt, worum man sich ja heutzutage Gedanken macht. Irgendwie ist so, Musiker verdienen heutzutage nichts mehr, weil halt dadurch, dass halt ihr Kram verkauft wird, über digitale Medien werden sie halt kopiert. Insofern verdienen die nichts mehr. Ja, aber die haben die Möglichkeit, viel schneller, viel bekannter zu werden. Nee, aber Punkt, wenn du jetzt aufhörst, du könntest theoretisch jedes Fußballspiel live empfangen, ohne dass du Sky abonnieren müsstest, würden die auch relativ schnell aufhören, so viel Geld zu verdienen. Aber Joe, bei der Musik ist ja jetzt, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe den Eindruck, dass dieses Phänomen des Kopierens hat eigentlich ziemlich stark abgenommen, ist meine Meinung, wenn ich mich im Freundeskreis anschaue, also weil einfach das Angebot der Streaming-Dienste, Spotify und Konsorten, Napster, ist richtig, aber das 10 ist Euro wie, Monat hat, ja, das ja, ist das aber ist halt wie Clown. Also das ist im Endeffekt davon. Also das Problem an Spotify ist die Bereitschaft für Musik, für dich, Geld auszugeben. Für dich, ja genau. Also aber du zahlst eigentlich nichts mehr dafür. Entscheidend ist, dass der Konzern, der die Rechte an der Musik eingegangen ist, hat halt gemerkt irgendwie, ich bin der Lage nicht Herr geworden und ich habe mir auch nichts Wirkliches einfallen lassen, um weiterhin damit Geld verdienen zu können. Deswegen nehme ich jetzt mit dem Übel das jetzt Spotify heißt, nehme ich einen Vertrag an und das bedeutet, ich verdiene daran noch was. Das bedeutet aber, dass der Künstler daran gar nichts mehr verdient. Weil der verdient pro Stream, wenn du jetzt von einem Künstler was anhörst, ungefähr 0,00000001 Cent. Ja. Also eigentlich gar nichts. Es ist einfach nur so, dass der halt die Rechteverwerter ihren Kram irgendwo untergebracht haben, damit sie halt überhaupt an dem digitalen Kram noch mitverdienen können. Für dich ist es natürlich kein Problem, weil du sagst, ja klar, ich bezahle ja dafür, was ja auch total legitim ist, ja. Aber du zahlst ja eigentlich fast gar nichts mehr dafür, weil früher hast du halt für eine CD hast du halt ungefähr 15 Mark gezahlt oder halt mehr. Ja, aber das ist, ich finde das schon auch verständlich, dass du das Gefühl hast, ich zahle dafür und dann kriege ich einen materiellen Wert, den ich hinterher in der Hand halten kann. Ach so, ja, aber, gut, das nicht. Unbedingt. Ja, schon. Nicht. Ja, aber dass ich das Gefühl habe, irgendwie etwas, was ich nicht in die Hand nehmen kann, dafür zu zahlen, dass das in seiner Wertigkeit irgendwie in einer ganz anderen Liga spielt, das ist für mich grundsätzlich von einem Grundverständnis her schon nachvollziehbar. Mhm. Aber du musst diesen nächsten Schritt gehen, dass du nämlich nicht für das Ding an sich, sondern für den künstlerischen Aspekt, der dahinter steht, dass du dafür eigentlich bezahlst. Nee. Diese Transferleistung, die musst du halt machen. Aber dass diese Transferleistung ein 13-Jähriger nicht schaffen kann, das ist mir jetzt durchaus ein Begriff. Nee. So. Jetzt kommt der große Richter. Ja, jetzt kommt der Moderator. Ja. Versucht zu unterbrechen. Genau, ich versuche zu unterbrechen. Weil ich glaube, wir sind uns irgendwie alle im Klaren, so, wo die Probleme liegen. Ja? Wir sehen die Sachen irgendwie alle gleich. Und deswegen würde ich sagen, wir lassen unsere Hörerinnen und Hörer damit jetzt mal allein, damit sie sich selber mal Gedanken machen. Sehr gut. Brechen hier ab. Aber war doch eine schöne Diskussion. Es war auf jeden Fall eine gute Geburtstagsfolge. Ja. Sozusagen Stammtisch, wie er mal gedacht war. At its best. Genau. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht so böse, dass ich euch jetzt hier aus dem... Wir möbeln dich erst, wenn du die Aufnahme abgeschlossen hast. Okay, das ist schon mal gut. Weil dann können die armen Hörerinnen und Hörer auch noch hören. Ja, ansonsten bleibt wohlgesonnen. Wohlgesonnen. Ja. Genau, und wir versuchen weiterhin unter 3 Stunden zu bleiben, solange der Jens unterbricht. Ja. Hat er hingeschaut, oder? 2,59. Nein. Das ist mir relativ egal. Wir können auch mal eine 5-Stunden-Folge machen. Nee, das will keiner hören. Da müssen wir allerdings auch um 6 anfangen aufzunehmen. Das will keiner hören. Das wird zu spät, ja. Also, wenn ich mal wieder eingeladen werde, dann plädiere ich auch mal für eine Outdoor-Folge. Outdoor fände ich auch. Ja, das haben wir auf jeden Fall vor. Das finde ich auch gut. Ja. Würde ich gerne mal machen. Wirklich im Biergarten mit Hintergrundatmosphäre. Ja, jetzt ist ja auch der Sommer da. Das Problem ist, wir brauchen halt Strom. Ja, kein Problem. Du hast doch hier. Du hast doch jetzt am Start so einen Generator. Ja, den Generator kannst du gerne im Biergarten unter den Tisch schieben, aber da hast du nicht viele Freunde. Aber wie läuft es mit so einem. Wenn wir mal eine Stadelvolge machen. Du brauchst Strom für die Zapfanlage da hinten, oder? Wie lange hält denn so eine LKW-Batterie? Akkus mitnehmen. Da gibt es ja noch so Akkus, so Battery Packs. Ja, so eine LKW-Batterie. Wenn man die ja dann mal da. Das kriegen wir hin. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Okay. Jo. Ja? Servus, Guten Abend. Servus. Ciao, ciao.